Herzlich willkommen zu einem neuen Torwart-Podcast. Dieses Mal im Angebot Schneemann, Justice League und Mord im Orient Express. Ja, ganz recht, dieses Torwart-Offer ist eindeutig eine XXL-Edition. Zuallererst werde ich über Schneemann sprechen, das auch im Solo-Talk. Danach folgt ein größerer Abschnitt, der sich mit dem neuesten DC-Comic-Film beschäftigt, und zwar Justice League. Und dazu habe ich mir wie immer Unterstützung geholt, und zwar meinen guten Freund Tobi, der ja wirklich der DC-Veteran ist und dieses Franchise sehr, sehr gut findet. Und da ich immer ein bisschen auf der anderen Seite des Spektrums unterwegs bin, dachte ich mir, es wäre nur fair, diesen Film aus beiden Richtungen zu beleuchten. Und dementsprechend wird er mir dort zur Hand gehen, kann man so sagen. Dieser zweite Teil wird auch von der Audioqualität etwas anders sein, denn wir haben in einem Kino aufgenommen. Zwischen den Vorstellungen, ehrlich gesagt, saßen wir dort und haben uns über diesen Film unterhalten. Also das nur zur Audioqualität als Erklärung. Und die Debatte wird, genau wie auch erwünscht, sehr, sehr hitzig an manchen Stellen. Aber man darf hier schon mal betonen, es kam niemand zu Schaden und wir sind alle noch beste Freunde und alles ist gut. Aber man kann es doch vorher mal sagen, es wurde wieder leidenschaftlich und ich möchte es gar nicht anders haben. Und zu guter Letzt geht es dann noch um den Mord im Orient Express, die Neuverfilmung von Kenneth Branagh. Und das mache ich dann wieder im Soloprogramm. Aber jetzt zuallererst einmal, ja, Film ab, wollte ich fast sagen. Aber jetzt geht's erstmal los mit Schneemann. The Top Offer. Dieser Film handelt von einem, ja, relativ radikalen oder etwas abgefuckten Cop, und das ist Harry Hole. Das Ganze spielt, wie man jetzt an diesem Namen vielleicht schon erkannt hat, in Norwegen und basiert auch auf einem Buch von Jo Nesbø. Das Ganze, also der Film selber, ist von Thomas Alfredson. Ich glaube, man spricht ihn so aus, denn es ist ein Schwede, deswegen würde ich Alfredson sagen und nicht Alfredson oder sowas. Genau. Besetzung ist sehr, sehr stark bei diesem Film. Michael Fassbender spielt die Titelrolle, nicht die Titelrolle, aber den Helden der Geschichte, Harry Hole. In Nebenrollen sind dann Rebecca Ferguson noch zu sehen, die vielleicht einigen bekannt sein könnte aus dem letzten Mission Impossible Film. Charlotte Gainsbourg oder Gaspur, ich bin mir nicht ganz sicher bei ihrem Namen, die ja meistens in irgendwie schwierigeren Rollen zu sehen ist, also in so Sachen wie Nymphomaniac oder generell auch anderen Filmen von Lars von Trier oder auch Melancholia von ihm. Genau, meistens sehe ich die in sowas, aber hier ist sie mal in einem, ja, Hollywood-Film. Und in weiteren Nebenrollen haben wir noch J.K. Simmons, der sein Oscar-Jahr vor ein paar Jahren für Whiplash gewonnen hat. Und den alternden Val Kilmer, der mal Batman war, spielt hier auch mit. Es gibt noch ein paar andere kleine Rollen, aber das sind so die größeren Namen, sage ich mal, die man kennen könnte. Und genau, worum geht's in der Schneemann? Der Schneemann handelt eben von einem Polizisten, der ja relativ neben der Spur ist von Anfang an des Films. Also wir lernen Harry Hole kennen als einen Säufer, der auf einem Spielplatz übernachtet. Und genau, es gibt, also wir bekommen mit, dass er ein brillanter Ermittler ist und seine Fälle auch bei auszubildenden Polizisten oft und gerne besprochen werden. Aber diese Zeit scheint vorbei zu sein. Doch dann gibt es einen neuen Fall für ihn, und zwar werden mehrere Frauen vermisst, und ja, es findet sich bei jeder dieser Fälle gemeinsame Spuren, und zwar ein Schneemann wird immer wieder gebaut vor den Häusern dieser vermissten Frauen. Und ja, letzten Endes ermitteln Michael Fassbender und Rebecca Ferguson in ihren jeweiligen Rollen, Harry Hole und Katrin Brath, ermitteln eben hier, und am Rande geht es auch um sein Privatleben, also er hat eindeutig eine Beziehung hinter sich mit Charlotte Gaspur. Und genau, das alles spielt so ein bisschen mit rein. Es gibt auch einen ganz anderen Subplot noch von J.K. Simmons, seiner Figur. Da geht es um die Winterspiele. Und Oslo, wo dieser Film spielt, bewirbt sich eben darum, die Winterspiele zu bekommen. Auch das ist noch in diesem Film drin. Aber ja, so viel mal zu dem Plot und was so alles in diesem Film behandelt wird. Jetzt ganz klassisch wieder meine Pros und meine Kontras. In dem Fall, ganz klares Pro, gute Darsteller. Das war auch das, was mich in dem Film am meisten gereizt hat. Michael Fassbender sowieso immer. Das ist ein Schauspieler, der wirklich gut ist. Und ein Freund von mir hat es ganz gut gesagt, nach dem Film, als wir ihn gesehen haben, Michael Fassbender sucht sich, so scheint es zumindest, seine Rollen wirklich rein danach aus, wie gut seine Rolle ist. Nicht, ob der Film selber jetzt der Mega-Hammer ist, sondern kriegt er eine Rolle, die ein bisschen Stoff bietet. Und das würde ich auch echt unterschreiben, denn so scheint es mir auch. Denn Harry Hole bietet natürlich einiges an schauspielerischem Material, wenn man jemanden spielt, der betrunken ist und neben der Spur und an sich irgendwie eine Depression hat oder ja, Schlafstörungen, das sind alles Sachen natürlich, da kann man viel Emotionales rausholen aus seiner Figur, denke ich mal. Und genau, also aber auch ansonsten sind die Darsteller natürlich, die man hier gecastet hat, großartig. Also J.K. Simmons sehe ich total gern. Auch Charlotte Gainsbourg. Ich mag nicht alle ihre Filme, in denen sie mitspielt. Eben, es sind oft verstörende, schwierige Dinge. Aber sie selber ist eine gute Schauspielerin, kann man überhaupt nichts sagen. Rebecca Ferguson, habe ich schon erwähnt, habe ich auch in Mission Impossible das erste Mal bewusst gesehen zumindest. Also kann mir noch keinen großen Reim aus ihrem schauspielerischen Talent machen. Aber auf jeden Fall ist sie nicht übel. Und eben, das ist auf jeden Fall ein Pluspunkt. Diese Schauspieler sind gut und sie geben auch gute Darstellungen. Also es fällt hier niemand auf, dass er irgendwie super mies wäre oder sowas. Das mitnichten. Ein klarer weiterer Vorteil dieses Films ist die Optik. Dieser Film spielt in Norwegen, ist auch dort gedreht. Und dieser Film sieht schön aus. Also es ist wirklich toll gedreht. Man nutzt wirklich diese Landschaften, die diese Länder bieten im Norden. Und ja, schöpft das voll aus mit Schnee und Eis und sieht wirklich toll aus. Kann man wirklich nicht anders sagen. Und auch das wurde im Trailer natürlich deutlich und auch das hat mich natürlich gereizt an diesem Film. Der Regisseur Thomas Alfredsson hat auch schon einige Filme gemacht. So der kommerziell bekannteste wahrscheinlich, würde ich sagen, war in den letzten Jahren von ihm Bube, Dame, König, Ass, Spion oder so, glaube ich, hieß er. Oder Dame, König, Ass, Spion, nicht, dass ich das jetzt komplett falsch sage. Was auch auf einem Buch basiert. Auch das war ein Film mit extremer Top-Besetzung, der allerdings nicht so ganz mein Fall war. Ich müsste den wirklich nochmal sehen. Das ist einer dieser wenigen Filme, wo ich selber sagen würde, den muss ich nochmal gucken. Denn damals hat er mich sehr verwirrt. Ich habe nicht so richtig bis zum Ende kapiert, was in diesem Film vor sich geht. Und hat aber das Gefühl, oder man hat das gemerkt, ist auf jeden Fall sehr, sehr professionell gemacht. Also es ist nicht kein Regisseur, der da irgendwie schlampig rangeht. Auch da wirkte alles sehr genau und fein durchgeplant. Und auch das merkt man bei Der Schneemann. Also das ist kein Film, der schlampig gemacht ist oder so an sich. Also da merkt man, da hat schon jemand eine Idee dahinter und denkt sich was dabei. Nur leider muss ich mich jetzt den Kontrapunkten für Der Schneemann zuwenden. Vielleicht hat es jemand mitbekommen, vielleicht auch nicht. Ich wiederhole es deswegen extra nochmal. Der Schneemann hat an sich keine besonders guten Kritiken gehabt die letzten Wochen. Er läuft ja schon ein paar Wochen. Und ja, dann gab es auch ein Interview mit dem Regisseur Thomas Alfredsson, wo so Sätze fielen wie, ja, es wurden leider 10-15% des Drehbuchs nicht gedreht. Also die wurden nicht rausgenommen oder gesagt, ah, das brauchen wir doch nicht. Oder die Szenen wurden geschnitten, sondern sie wurden gar nicht erst gedreht. Aber es sind Sachen, die zum Drehbuch gehören und zur Story. Und das war schon mal sehr wirr. Also vor allem bei einem Krimi oder einem Thriller ist es halt schwierig, wenn einfach so ein paar Inhalte vielleicht fehlen, die vielleicht wichtig gewesen wären. Aber darauf gehe ich später noch ein. Das erste Problem, was dieser Film für mich leider hat, ist, und das ist ein ganz, ganz gravierendes Problem leider für einen Thriller, es kommt für mich keine Spannung auf. Dieser Film nimmt sich viel Zeit am Anfang, das kann ich immer nur begrüßen. Ich finde es gut, wenn ein Film langsam anrollt und die Atmosphäre schafft erstmal, die Charaktere uns näher bringt. Das tut dieser Film auch am Anfang. Und das finde ich auch völlig in Ordnung, wenn dann irgendwann so das Feuerwerk losgeht oder die Spannung oder die Intensität. Ist leider hier nicht der Fall. Dieser Film ist sehr langatmig und zu keinem Zeitpunkt fiebere ich mit. Also ich habe nie den Punkt erreicht, wo ich mir denke, puh, jetzt wird es hier aber langsam echt brenzlig, jetzt kommen die krassen Aktionen von dem Killer oder was auch immer. Leider, also es passieren heftige Dinge. Der Film hat auch ein paar sehr brutale Bilder, also sehr, sehr heftige, grafische Sachen zeigt er, also abgehackte Köpfe und solche Geschichten. Aber das alles lässt mich nicht die Bedrohung oder sowas wie Spannung empfinden. Ich kann das auch nicht so richtig festmachen, woran das liegt, der Film. Also zum einen natürlich die Figuren sind nicht so richtig interessant, weil wir kriegen nicht genug Background-Story zu denen. Und dann fehlt natürlich auch eine gewisse Logik für das Handeln dieser Figuren. Also das hängt halt alles so zusammen ein bisschen, diese Kontrapunkte. Und wenn mir eine Figur nicht wichtig ist, ist es schwierig, so mitzuleiden oder auch ja, Empathie zu zeigen, mir denken, oh Gott, bitte, du musst das jetzt hinkriegen oder oh Gott, tu das nicht, dass du dann auch noch erwischt wirst oder All solche Sachen, die man halt in klassischen Krimis und Thrillers kennt, all das kommt leider hier nicht hoch. Und das ist gravierend bei der Schneemann. Denn der Schneemann ist schon in gewisser Weise eine persönliche Story. Diese Ermittler sind nicht komplett wie bei Tatort völlig distanziert von dem Fall. Es nimmt sie persönlich mit. Harry Hole ist an sich eine Figur, die schon sehr gegeißelt ist und sehr viel leidet. Und umso wichtiger ist es, dass es mir halt irgendwie, es muss mir was bedeuten, wenn der im Fall vorankommt. Und es tut es leider gar nicht. Also die Charaktere und ihre Motivationen bleiben auch sehr unklar. Also ich werde jetzt auch demnächst hier mal einen ganz klaren Spoiler-Cut machen. Aber ich kann hier schon mal sagen, ich kann der Schneemann leider auch nicht empfehlen. Was ich allerdings sagen muss, die Bewertungen dieses Films sind deswegen auch wieder ein bisschen übertrieben hart. Also ich gebe ja keine festen Bewertungen in der Regel, aber ich habe nachgeguckt im Nachhinein und der hat einen Metascore, also das ist der Score der von den gesammelten Kritiken. Und da ergibt sich halt dann eine Punktzahl. Und dieser Film hat von 100 Punkten 23. Und das ist halt katastrophal. Das ist halt, als wenn ein Film komplette Scheiße wäre. Und das kann ich auch nicht unterschreiben. Also das finde ich völlig übertrieben. Dieser Film hat definitiv Probleme. Es gibt definitiv Stellen, wo dieser Film nicht funktioniert. Aber trotzdem ist es noch ein Film mit guten Darstellern, die eine gute Leistung geben. Ein Film, der gut aussieht und dessen Handlung trotzdem funktioniert. Es ist nicht so, dass ich am Schluss da sitze und nicht verstanden habe, keine Ahnung, wer der Killer ist oder was passiert ist. Also das ist schon klar genug strukturiert. Aber der Film hat eben an anderen Stellen Inhalte, die auch sinnlos sind, die nirgends hinführen. Aber auch nicht, man hat auch nicht das Gefühl, dass es irgendwie einen Grund dafür gab, dass diese Szenen trotzdem da waren. Und das ist ein Problem. Aber das alles werde ich jetzt ein bisschen genauer behandeln. Und deswegen gibt es jetzt hier einen Spoiler-Cut. Spoiler Warning. Und zwar wegen dieser fehlenden Logik dieses Films. Es gibt einen kompletten Subplot dieses Films, und zwar der von J.K. Simmons, der eben ein Typ ist, der sich dafür einsetzt, dass die Winterspiele nach Oslo geholt werden. Und dieser Plot führt nirgends hin. Jetzt könnte man natürlich dafür argumentieren, dass dieser Plot dafür da ist, uns als Zuschauer und auch die Kommissarin in die Irre zu führen, denn Katrin, also Rebecca Fergusons Figur, nimmt ja auch zwischendurch an, dass der irgendwie dahinter steckt. Und irgendwas läuft auch bei dem, denn eindeutig kommt irgendein creepiger Typ manchmal zu ihm und präsentiert ihm irgendwelche Frauen, mit denen er dann wahrscheinlich Sex hat. Aber es wird nie aufgeklärt. Also er macht auch immer wieder Fotos von irgendwelchen Frauen in der Öffentlichkeit. Auch von Rebecca Ferguson macht ein Foto. Da kann man natürlich reininterpretieren, das sind seine Trophäen oder was auch immer. Aber es wird nie aufgeklärt. Dieser Plot wird dann einfach fallen gelassen im letzten Drittel des Films. Und wir erfahren nie, was es damit auf sich hatte. Es war eindeutig natürlich eine Finte, es war ein Leerlauf, der nichts mit dem eigentlichen Killer und dessen Geschichte zu tun hat. Aber wenn man dem Ganzen so viel Zeit einräumt und so ausführlich da rangeht, das dann nirgends hinführen zu lassen, dann frage ich mich, warum man es nicht doch irgendwie rauslassen konnte oder umschreiben, dass es halt irgendeinen Sinn hat. Aber am Ende sind die Winterspiele in Oslo gelandet und J.K. Simmons ist ein Creep und es interessiert uns eigentlich auch nicht wirklich, weil eindeutig läuft da auch was, was nicht so ganz legal zu sein scheint, weil also da geht es eindeutig um irgendeine Art von Prostitution oder Frauenhandel oder irgendwas ist da auf jeden Fall mit drin. Vielleicht ist das den 10-15% geschuldet, die nicht gedreht wurden, warum dieser Subplot keinerlei Sinn macht und auch nie aufgeklärt wird. Aber das fand ich sehr problematisch und ist immer daran schwer festzustellen, lag es am Regisseur, woran lag es überhaupt, dass diese 10-15% nicht gedreht wurden. Das Drehbuch ist unter anderem von Hossein Amini. Also an dem liegt es eigentlich auch nicht. Der hat auch das Drehbuch zu Drive geschrieben, was ein großartiger Film ist, eine großartige Story ohne Füller oder sinnloses Material. Also ich kann mir das gar nicht erklären. Auch eben Thomas Alfredson, der Regisseur, ist nicht ein Stümper oder so. Er hat unter anderem auch den Film So finster die Nacht gemacht, den ich sehr, sehr toll finde. Ist mal eine ganz andere Art von Vampirfilm, kann ich echt empfehlen an dieser Stelle. Denn es geht um Kinder und ist ein ganz eigener, ganz stranger Film. Wurde auch geremaked natürlich von den Amerikanern, aber ich würde auf jeden Fall das Original empfehlen. Es ist hinter der Kamera, vor der Kamera, hier ist überall Talent. Es erschließt sich mir nicht, was hier genau schiefgelaufen ist. Wir erfahren natürlich am Ende, wer der Killer ist. Es kann auch irgendwie zeitlich hinhauen. Also es ist ein bisschen grenzwertig, dass der vom Alter her, denn wir erfahren ja von der Background-Story von Rebecca Ferguson ein bisschen, dass schon ihr Vater ermittelt hat in diesem Fall und gekillt wurde von dem Täter. Und das muss ja so und so viele Jahre her sein, denn sie war da noch ein Kind. Also ist das schon knapp, weil der Täter ist nicht wirklich alt. Also war der dann damals gerade so 20 Jahre alt? Also das ist schon mathematisch alles so ein bisschen knapp. Aber dann ist es halt auch nicht sehr befriedigend am Ende, wenn die Auflösung kommt. Denn Es gibt keine wirklich gute Erklärung, warum sich der Täter in diese Familie von Harry Hole ja einschleust, warum er genau hier so vorgeht und nicht bei allen anderen Familien auch so. Und ja, am Ende bleibt man da sitzen und denkt sich, okay, ich habe verstanden, warum der Täter das tut. Er hat ja auch eine kleine Background-Story zu Beginn bekommen, was ich auch, glaube ich, nicht so optimal fand, dass man das ganz am Anfang hat, weil man dann natürlich sofort dahingehend analysiert und es kommen natürlich auch nicht 40 Figuren vor. Und dementsprechend ist es jetzt auch nicht die größte Überraschung, dass der Täter der Mann der Ex-Freundin von Michael Fassbender ist. Also gerade in nordischen Krimis und Thrillern hat man auch das schon gesehen, dass diese persönliche Connection zwischen Ermittler und Täter da ist. Und ich weiß nicht, wie das im Buch ist. Vielleicht ist das da alles deutlich origineller und anders geregelt und gelöst. Aber im Film wirkt das alles sehr standardisiert am Ende. Und ja, leider auch überhaupt nicht spannend. Das ist eigentlich mein Hauptproblem mit der Schneemann. Und ja, so viel mehr kann ich dazu eigentlich auch nicht sagen. Also ich kann diesen Film auch nicht empfehlen. Und trotzdem muss ich sagen, diese Bewertung, 23 von 100 Punkten, das ist übertrieben. Also es ist ein mittelmäßiger Film. Es ist nicht ein Film, den man guckt und sich denkt, oh, was war das jetzt für eine Scheiße? Sondern es ist eher ein Film, der ein bisschen vielleicht enttäuscht zurücklässt oder weniger spektakulär ist, als er hätte sein können. Denn der Film hat viel Potenzial eigentlich und nutzt es dann leider nicht besonders. Das Finale ist auch sehr unspektakulär in dem Sinne. Also auch die Leichen, das ist irgendwie ganz komisch, die Leichen werden einfach so mittendrin im Film abgehandelt. Ja, wurden in irgendeiner Truhe gefunden. Wir sehen die gar nicht. Wir nehmen einfach an, das ist, ja, wird dann schon so sein, wenn die Figuren sagen, dass das diese Leichen sind von diesen Frauen. Ja, gut, dann sind die das halt. Und eben, also der Film legt einfach hier und da einen falschen Fokus. Das kann man vielleicht zusammenfassend sagen. Dieser ganze Winterspielplot einfach rausstreichen. Und fokussierter darauf, was diesen Täter motiviert, warum der so ist, wie er ist, mehr Hintergrundstory auch zur Hariole geben. Wir erfahren nie, warum er ein Trinker und Alkoholiker ist. Man kann spekulieren, dass es an der Beziehung liegt, die in die Brüche gegangen ist, aber wir erfahren ja dann schon, dass er schon bevor diese Beziehung zu Ende gegangen ist, ein Trinker war. Also liegt es daran, dass er einfach einen Job hat, der sehr anstrengend ist? Ja, vielleicht, aber er liebt diesen Job ja eindeutig. Also der selbstzerstörerische Akt, den er da mit seinem Alkohol begeht, hält ihn ja eindeutig nicht davon ab, diesen Job trotzdem weiter auszuüben. Also eben, es fehlen einem einfach so ein paar Dinge. Und der Film erscheint ja auch am Ende so, als wenn man gerne noch mehr Teile davon machen würde oder neue Geschichten mit Hariole. Ich habe mich jetzt nicht informiert, ob das eine Romanfigur ist, die mehrere Bände hat. Aber es würde natürlich auch passen und auch Michael Fassbender in so einer Rolle wäre cool. Aber da müsste man einfach. Es ist blöd, wenn das erste Kapitel dann nicht wirklich funktioniert und uns die Figuren nicht wirklich wichtig werden und vor allem eben keine Spannung aufkommt. Also das so unterm Strich zu Der Schneemann. Und jetzt geht's weiter mit Justice League. Du wirst irgendwann den Spitznamen DC Fanboy kriegen. Das ist dir klar, DC ne? Fanboy. Darauf läuft es irgendwann hinaus. Fuck. Ja. Willkommen jetzt zu dem zweiten Kapitel für diesen sehr, sehr langen Podcast. Also jetzt, glaube ich, wird der Teil kommen, der lang dauern wird. Denn jetzt kommt der meaty Part, und zwar Justice League. Und ich weiß nicht, wer sich Wonder Woman angehört hat, hat, glaube ich, mitbekommen, dass ich glaube, ich habe sowas gesagt wie, ich gehe nicht in Justice League. Nee, gucke ich mir gar nicht erst an. Hat sich erledigt, mache ich nicht. Und jetzt habe ich es doch gemacht, aber tatsächlich aus diesem einen Grund, um diesen Podcast zu machen, mit diesem einen Gast hier, mit mir. Tobi, der wieder am Start ist. Ja, von der Stimme her müsst ihr euch irgendwann einfach merken, welcher Tobi welcher ist. Deshalb sind wir der Tobi, der Anwalt der Armen ist. Ja. Die Armen sind in dem Fall die armen Warner Brothers, die immer versuchen, DC-Filme zu machen. Und mehr oder weniger das auch hinkriegen oder nicht. Voll spannender Teaser für diesen Podcast. Also wer jetzt das nicht checkt, das ist jetzt, glaube ich, der fünfte Film, oder? In diesem Universum? Man of Steel. Man of Steel, Batman vs. Superman, Wonder Woman und Ding, das ist der fünfte. Durchsetzung, ja. Und das würde ich sagen, ist so das erste große Meilenstein jetzt, erste große Kapitel, was wahrscheinlich, also Marvel spricht von Phasen, die sprechen nicht von Phasen, aber ich nehme es so wahr, ja, dass es schon so ein gewisser Abschluss für gewisse Dinge ist und auch ein gewisser Neuanfang für andere Dinge. Also so habe ich den Film auch erlebt. Es ist genau wie bei den Avengers, es geht halt dieses Mal um die DC-Comics, Comicfiguren, die zusammenkommen und einen großen bösen Typen besiegen müssen. In dem Fall Steppenwolf oder Steppenwolf, der eben kommt und die Welt versklaven will. Und es müssen sich Batman, Superman, Aquaman, The Flash und Wonder Woman müssen sich zusammenraufen. Cyborg hast du vergessen. Oh Gott, siehst du, ich habe den Quotenschwarzen vergessen. Kann man hier gleich mal sagen, weil ich habe extra nachgeschaut, weil wir doch noch so geredet hatten, naja, kennt man den aus irgendwas, den Cyborg-Darsteller? Der hat auf IMDb, glaube ich, 5 Credits. Hm. 2 davon sind schon Batman vs. Superman, sein Cameo und Justice League. Also das ist tatsächlich ein ganz neuer Schauspieler, den kennt kein Schwein. Ray Fisher, glaube ich, heißt er. Und der spielt Cyborg, den habe ich vergessen. Stimmt, das ist shame on me. Hm. Genau, Ben Affleck spielt Batman, kannten wir schon. Wonder Woman ist immer noch Gal Gadot, glaube ich, sagt man tatsächlich, weil es aus Israel ist. Ich dachte Gal Gadot. Gal Gadot, oder vielleicht auch Gal, das kann auch sein. Ich weiß nicht, wie das mit so israelischen Namen ist. The Flash ist jetzt Ezra Miller, den man auch in Batman vs. Superman kurz gesehen hat. Und Jason Momoa spielt Aquaman. Und habe ich jetzt wieder jemanden vergessen? Nee, jetzt habe ich es alle gesagt. Ray, ich glaube schon. Genau. Und Jason Momoa, klar, ist bekannt aus Game of Thrones als Khal Drogo. Und ansonsten wüsste ich gar nicht, wo ich den noch gesehen habe. Ich glaube, Jason Momoa. Nee, ich glaube, der hat mal in Serien und so mitgespielt. Er war auf jeden Fall mal in Baywatch. Hm. In der Baywatch-Serie. Baywatch Hawaii. Ja, genau. Hawaii, Entschuldige. ja, gut, alle anderen kennt man. Also. Genau, und ja, ich weiß nicht, ob du dir. Nee, die Notizen hast du eindeutig, das sehe ich schon. Ich habe mir ein bisschen was zusammengetragen, wie immer, damit ich nicht alles vergesse. Und ja, super. Ich hoffe, ich habe jetzt keine Störgeräusche drin, aber egal. das könnte ich auch gleich ausmachen. Genau, also klarer Pluspunkt, den ich aufgeführt habe, dazu muss man aber ein bisschen ausholen. Der Film fühlt sich an, als wenn er von einem Regisseur wäre. Das stimmt. Um das zu erklären kurz, wer es nicht weiß, Zack Snyder hat eigentlich bei diesem Film Regie geführt, wie auch eben bei Batman vs. Superman und Man of Steel. Ich glaube, er war aber auch bei den anderen Sachen, war er schon so als, ich glaube, bei Wonder Woman ist er im Drehbuch beteiligt. Ja, ja. Und Justice League, Suicide Squad weiß ich tatsächlich gar nicht. Ich glaube, er war so der Schirmherr von diesem ganzen DCEU. Er hält das so ein bisschen alles zusammen. Ja, und leider, muss man tatsächlich leider sagen, tragischerweise ist seine Tochter Suizid begangen während diesen Dreharbeiten. Und Zack Snyder ist dann zurückgetreten von diesem Film, verständlicherweise. Und Joss Whedon, der bekannterweise die Avengers gemacht hat, ist eingesprungen und hat diesen Film zu Ende gebracht. Mit ein paar neuen Dreharbeiten, ein paar Sachen wurden neu gedreht, damit man das ein bisschen anpassen kann an die Vision, die Joss Whedon da vielleicht noch mit reingebracht hat. Und eben, da hätte ich mir von Anfang an vorstellen können, okay, das sieht aus wie der letzte Clusterfuck. Mhm. Man wird total stark merken, dass das völlig zwei verschiedene Tonarten sind, die hier aufeinanderprallen. Das dachte ich auch. Und das finde ich nicht so. Also ich finde jetzt nicht, dass es, also man merkt, man kann schon erahnen, welche Teile vielleicht von dem einen sind und welche von dem anderen, weil man, wenn man die Regisseure kennt und sich so überlegt, was machen die gern, eben Joss Whedon eher was mit Humor, eher die witzigen Parts vielleicht, wo man es wahrscheinlich am deutlichsten merkt. Aber ich glaube, der Film war von vornherein schon eher witziger geplant. Das ist die Frage, weil ein Indikator wäre ja, also an dem kann man sich wirklich orientieren. Spoiler Warning. Die Teile, die Joss Whedon gedreht haben muss eigentlich, sind die, wo Superman einen CGI-entfernten Schnurrbart hat. Aber sieht man das? Also mir ist es nicht aufgefallen. Das wundert mich, dass sie das nicht aufhören. Bis von Anfang an ist mir das hardcore aufgefallen. Ich gucke Henry Cavill immer nur. Natürlich habe ich jetzt vorher auch keine Spoilerwarnung gegeben, aber Leute, es ist klar, dass Superman irgendwie involviert ist in diesem Film, oder? Spoiler! Eben, also auch für den Rest dieser Kritik, es ist natürlich mit Spoilern gesprenkelt, weil das ist das, was Spaß macht an diese Diskussion über Justice League. Aber mich wundert, dass dir das nicht aufgefallen ist. Der Film eröffnet ja mit einer Handykamera, wo ein Kind halt Superman filmt und ihn irgendwie fragt, was ist das Beste an der Welt? Hast du schon mal gegen Nilpferd gekämpft? Ja, irgendwie sowas. Und ich finde, man sieht es brutal stark. Also ich habe es nicht gesehen. Es ist der teuerste Filmschnurrbart aller Zeiten, weil man eben digital... Eben nicht Schnurrbart. Das Witzige, Henry Cavill hat nämlich bereits für den nächsten Film, den er dreht, für Mission Impossible, einen Schnurrbart sich stehen lassen. Und die Leute von, ich glaube, Paramount ist Mission Impossible, ich weiß nicht genau, die waren sehr gemein und haben gesagt, nö, du darfst dir den jetzt auch nicht abrasieren, obwohl es viel leichter wäre, einem Schauspieler einen Fake-Schnurrbart anzukleben, als einen anderen digital zu entfernen. Ja, und deswegen hat er dann für die Nachdrehs, mussten sie das halt entfernen. Ich weiß nicht, wie viel Millionen das gekostet hat, aber es war scheinbar nicht ganz billig. Und es wundert mich halt, dass man das trotzdem sieht. Also ich hätte dann auch gedacht, also wir wären so weit, dass man, also natürlich ist es eine scheiß Stelle im Gesicht, dass man kacke, wenn du was entfernen musst. Aber krass, dass man das so gesehen hat. Bei mir ist das echt nicht aufgefallen. Also ich fand es jedes Mal, also klar, es ist immer noch unfair, vielleicht auch, man weiß es ja, deswegen achtet man wahrscheinlich auch drauf. Aber immer wenn seine Lippe, also immer wenn ich das Gefühl hatte, er war gerade beim Zahnarzt und hat irgendwie die Betäubung hat auch nicht ausgesetzt, dann war mir klar, okay, jetzt hat er hier den Schnurrbart entfernt bekommen. Kurz vielleicht noch, muss man ausholen, vielleicht, falls die Geräuschkulisse komisch vorkommt, wir nehmen tatsächlich voll stilecht in einem Kino gerade diesen Podcast auf. Rund um uns herum laufen Filme und vielleicht klingt das deswegen ein bisschen anders heute. Aber das noch am Rande. Also wie gesagt, ich habe gesagt, Film fühlt sich tatsächlich relativ konstant an. Es fühlt sich nicht an wie ein einziges Gehäcksel aus verschiedenen Ideen. Aber ich kann auch nicht sagen, dass ich eine starke Handschrift spüre. Also es wirkt schon sehr... Also es ist zum Beispiel ein bisschen Slow Motion drin, das ist so Zack Snyder's Ding. Aber ich finde, es ist alles auch nicht so stark stilisiert, wie er es sonst machen würde. Das stimmt. Also es ist deutlich mehr Farbe auch drin im Vergleich zu den anderen. Die anderen waren ja schon etwas düsterer gehalten. Und eben die Kostüme sind alle jetzt etwas heller geworden, oder zumindest werden sie anders ausgeleuchtet. Und dann ist dieser Humorteil drin, der ist aber auch nicht durchgehend, sondern man merkt ganz klar diese Stellen, wo der angesetzt wird. Und hauptsächlich. Das war das, was ich eigentlich an dem Film wirklich gern mochte, dass sie die Kritik, die sie halt für Batman vs. Superman bekommen haben, er ist zu ernst und so, dass sie die nicht auf Biegen und Brechen in das wollte ich Infinity War sagen, in Justice League umgesetzt haben, sodass es einfach nur eine Komödie ist oder einfach übertrieben und weiß ich nicht, sondern es ist relativ subtil und immer an passenden Stellen und ich fand es eigentlich echt immer auch witzig. Also nicht jeder Witz hat gezündet, das stimmt schon. Aber das ist ja lieber diesen Comicfilm. Also aber es ist völlig egal, ob man von Marvel redet oder was auch immer. Ja. Also es ist mittlerweile generell eine hohe Quote an Jokes und es landen definitiv nicht mehr alle. Also das ist mir krass bei Spider-Man aufgefallen, den fand ich schon... Ja. Sehr, sehr witzig. Also, ja. Zu witzig. Ich fand aber, mir ging es auch bei Guardians of the Galaxy Volume 2 schon so krass. Ja? Hau ruhig rein, wir haben jetzt die Geräuschkulisse etabliert, wir haben hier Salzstangen stehen, falls das jemanden stört. Ich meine, hole ich auch Salzstangen dazu, das ist ja alles total atmosphärisch gerade. also das habe ich mir aufgeschrieben, dass es nicht ein harter Bruch ist, den ich erwartet hätte. Mhm. Ich finde auch die Chemie zwischen den Hauptdarstellern nicht so übel. Ja. Also dafür, dass man sagen muss, dass man eben nicht im Falle von DC halt nicht andere Filme bekommen hat für manche von diesen Figuren. Wir haben keinen Bezug zu denen. Der Film erwartet auch irgendwo ein Stück weit, entweder sind euch die Figuren jetzt wichtig oder sie sind euch nicht wichtig. Das ist dann eure Sache. Wenn ihr Aquaman scheiße findet, dann findet ihn scheiße. Dafür haben wir holen euch da jetzt nicht ab. Das müsst ihr wissen. Also das ist ganz klar ein Film für die Fans, kann man sagen. Was mir unglaublich gut gefallen hat an Justice League, war wirklich, dass sie die ganzen, also alles, was sie in den vorherigen Filmen irgendwie so ein bisschen angedeutet haben, in Justice League wirklich zusammengeführt haben. Also es kommen von den Amazonen bis hin zu Göttern und Atlanta. Green Lantern. Ja, das ist wirklich, dass sie gar nicht groß behandeln. Eben ganz genau, man sieht es einfach. Eben die Green Lantern, das Easter Egg ist einfach drin und es wird nicht angesprochen oder so. Es wird halt gesagt, irgendwie Helfer aus anderen Universen oder sowas und zack, siehst du halt irgendwo so eine grüne Faust fliegen. Und auch die Götter, wie sie umgesetzt haben, Zeus und sowas, war tatsächlich relativ cool. Also ich fand, das war eine der coolsten Szenen wirklich, als sie dann gegen die Amazonen das erste Mal gegen Steppenwolf kämpfen. Das war wirklich cool. Ja, weil man wirklich das ganze Universum ist wirklich irgendwie die ganze Zeit schon da und jetzt zeigen sie halt so, was halt in der Vergangenheit schon passiert ist. Ja. Das finde ich ist ein bisschen besser in dem DCU, weil einfach die Geschichte viel, viel weiter zurückgeht als in den Marvel-Filmen. Da geht es maximal zum, was ist das, Zweiter Weltkrieg. Ja, ich weiß, ich kenne mich nicht aus mit den Comics. Ich weiß nicht, inwiefern Asgard eigentlich natürlich auch sehr weit zurückgehen würde. Aber es wird nicht genutzt oder nicht thematisiert zumindest. Also nicht so weit zurückgehen sie nicht. Das habe ich ja noch an Pluspunkten stehen. Gerade beim Humor, also weil die anderen DC-Filme ja eher nicht so humorlastig waren. Du hast gesagt eben, sie haben sich es irgendwo zu Herzen genommen und gesagt, okay, kriegen wir jetzt ein bisschen mit rein. Die Frage, also ich finde es schwer zu unterstellen, ob sie sich das schon zu Herzen genommen haben oder ob es daran lag, dass Joss Whedon reinkam und der gesagt hat, du Leute, also so ganz ernst will ich es jetzt nicht halten oder so. Ich finde, es ist halt schwer festzustellen. Also es kann sein, dass es vorher da war. Das weiß man natürlich keine nicht. Keine Ahnung. Also, aber Joss Whedon hat ja auch immer wieder davor gesagt, dass es definitiv Zack Snyders Film ist. Ja. Also was er gemacht hat. Steht auch in den Credits so drin. Da steht ganz klar ein Film von Zack Snyder. Also Joss Whedon wird, glaube ich, nur beim Drehbuch erwähnt. Ansonsten wird es, also er wird in keiner Form erwähnt. Ich glaube auch nur, dass er relativ... Also, dass er halt einfach nur ein paar Szenen gedreht hat, um das Ganze vielleicht ein bisschen runder zu machen oder halt besser zusammenzufügen. Also, das ist halt Zack Snyder, der hat halt oft irgendwie nicht ganz so tolle Geschichten. Außer in Batman vs. Superman. Das war natürlich großartig. Das war echt der Wahnsinn. Da kommen wir schon noch zu Batman vs. Superman. Also, ich glaube nicht, dass er wirklich Szenen gemacht hat, die den Film komplett verändern. Also, der Humor, ich habe den Humor halt pro und contra bei mir stehen. Den guten Teil bei dem Humor fand ich nämlich, als wir ihn gesehen haben, drüber kurz geredet, es gibt immer wieder so Momente, also The Flash ist eindeutig so die geeky Figur, so ein bisschen Meta, das ist die Figur, die sich auch eindeutig darüber lustig macht, was da gerade los ist und was da abgeht. Okay. Und das machen sie einerseits mit ihm mit Sprüchen, er bringt irgendwelche Sprüche zu dem, was gerade passiert, aber andererseits nur durch Blicke. Ja. Und die Blicke sind das, was für mich funktioniert. Also, und das ist wirklich oft auch nur im Hintergrund. Genau, also man also steht irgendwo und man merkt einfach, wenn man halt nicht, eigentlich reden zwei andere Leute, aber wenn du halt dann einfach im Hintergrund guckst, dass er gerade irgendeinen saudummen Gesichtsausdruck hat, weil er halt denkt, was ist das hier eigentlich für ein weirder Shit? Und das sind die Sachen, die ich am besten fand. Also, und da, finde ich, haben sie halt auch was anderes gemacht als Marvel. Marvel, dass sie nicht sagen, ey, wir lassen uns auch irgendwie coole Sprüche schreiben, sondern ja. Nee, bei uns passiert tatsächlich was anderes. Wir machen das fast schon auf einer, ja, keine Ahnung, dick und doof Art und Weise. Es wird gar nicht mit Worten kommuniziert, sondern es passiert halt einfach. Und das fand ich sehr gelungen. Genau, wie gesagt, die Sprüche, da kommen wir dann schon noch zu. Also, The Flash fand ich auch manchmal anstrengend. Also manchmal war mir das auch too much. Ja, ich weiß jetzt auch nicht mal, wo wir stehen. Wir haben kurze Unterbrechung gemacht, weil wir sind halt in einem Kino. Das heißt, hier laufen noch Leute rum. Und dann muss man auch mal unterbrechen kurz. Ich habe jetzt genau einen Anschluss nicht mehr. Wir sind beim Humor stehen geblieben. Genau, ich habe glaube ich gesagt, dass The Flash mich manchmal auch genervt hatte mit seinen Sprüchen. Aber das können wir danach noch ausholen. Ich wollte eigentlich erstmal bei den positiven Sachen eigentlich bleiben. Ich torpediere das schon wieder. Was ich auf jeden Fall hier auch noch stehen habe, ist Wonder Woman. Ist für mich immer noch ein riesen Pluspunkt bei dieser Sache. Oh, ich fand es so gut, dass sie zum Hauptcharakter geworden ist. Ja, also, voll. Ich fand es auch eine gute Entscheidung zu sagen, Wonder Woman führt dieses Team an. Ja. Das eben, wie gesagt, das ist hier eine Spoilerkritik, das war ich schon klar. Ich habe wirklich aufgeschrieben, Wonder Woman, the Beacon of Hope. Weil Wonder Woman für mich genau das repräsentiert, was für mich Superman früher repräsentiert hat, vor diesen ganzen Universumsschmarrn, sondern diese alten 70er-Jahre Superman-Filme. Dieses Grundpositive, dieses eben, ich stehe für das Gute, egal was auch kommen mag. Und ich lasse mich dadurch irritieren. Und das ist natürlich irgendwie ein bisschen übertrieben, aber das sind ja Comicfiguren. Ich meine, die müssen nicht komplett im Realismus verhaftet sein. Und Wonder Woman, Gal Gadot, ist da perfekt besetzt. Sie ist super sympathisch immer noch. Ja. Klar kriegt sie nicht so viel zu tun, weil jeder ein bisschen weniger zu tun kriegt in diesen Filmen, wo die da alle zusammenwirken müssen. Aber wenn sie loslegt, dann... Eben. Und sie, also eben auch dieses, was sie für Momente für sie finden, auch dass sie an manchen Sachen sagt, nee, finde ich nicht so gut, ich finde es nicht so gut, Superman wieder zu beleben, was soll das? Halte ich für keine gute Idee. Also eben, dass sie auch nicht sagen, wir müssen jetzt zwanghaft alle auf einer Linie sein, sondern ja. Wonder Woman darf auch so ein bisschen die Stimme der Vernunft sein. Und das hat sich natürlich angefühlt für mich, das hat gut gepasst eigentlich. Und eben, Wonder Woman ist für mich immer noch, also auch in dem Film jetzt, das Zugpferd für mich. Also, das, ja. Also ich finde Ben Affleck nicht schlecht als Batman, aber er wirkt ein bisschen müde. Es ist, glaube ich, soll auch so sein, seine Figur eben, soll ein bisschen... Also er sagt ja immer wieder, dass er total am Arsch ist und alles irgendwie kaputt und man sieht ja auch seine bunten und blauen Flecke und sowas. Ich glaube, sie arbeiten halt darauf hin, dass Batman tatsächlich nur noch zu dem Führer von dem Team im Hintergrund ist. Ja. Und halt wirklich nur noch die Fäden zieht und halt schaut, wo sie hin müssen. Weil er halt noch nicht lange Batman ist. Das heißt, jetzt ein Film war es und jetzt... Also ich verstehe noch nicht so ganz, was ihr Plan ist. Warum soll Ben Affleck das jetzt nicht mehr machen? Also soll der jetzt nur noch, so wie Oracle oder so, im Hintergrund mal auftauchen und sagen, hey Leute, gute Sache. Also soll er der Nick Fury für dieses Team werden oder was? Also soweit ich, genau, ich glaube, das ist der Plan. Okay. Also soweit ich das auch in den Comics weiß, haben die ja eine Space Station im Weltall, wo er dann immer sitzt und... mit einem großen Tisch und da sitzen die? Mit einem großen Tisch, da sitzen die alle und er schickt die Leute dann immer dahin, wo es gerade brennt. Ach so, okay. Deswegen, vielleicht sehen wir das also auch ja in zukünftigen Filmen. Also dann gibt es einen Nachfolger wahrscheinlich für Batman selber. Also für die Figur des Batman, oder? Das kann sein. Weil, ich meine, sie werden nicht Batman aus den Storys rausnehmen, oder? Nein, aber er wird tatsächlich nur noch so zum Berater werden, vermute ich. Außer es wird ganz brenzlig und dann kommt Batman und rettet die Welt. In seinem Metallanzug und ganz genau. Und so. Nee, das ist vielleicht auch, das fand ich auch nicht so schlecht eigentlich, dieses Element, dass sie da schon ein bisschen mit drauf anspielen, so ein bisschen wie für Festbär, wenn das fällt jetzt gar kein Gegenstück zu einem, vielleicht noch am ehesten Iron Man, das ist halt ein Mensch, Batman. Er ist der Einzige, der wirklich komplett menschlich ist, keine übernatürlichen Kräfte hat und es wird Gott sei Dank auch ein bisschen thematisiert, was das bedeutet, wenn, keine Ahnung, Gott dich einfach mal in ein Polizeiauto reinschmeißt, dann bist du eigentlich erstmal durch, das war's. Ja. Da kommt auch kein zweiter Einsatz oder so. Aber gleichzeitig weiß ich auch nicht, was sie dann machen wollen mit den Justice League Filmen, weil ich habe das Gefühl, bei denen geht es noch krasser ins Übernatürliche. Also bei den Avengers war schon mit Aliens, aber es waren auch so Aliens, die so, ja, die liefen halt da rum und dann konnte die auch, Scott Johnson hat sie auch verkloppt und Jeremy Renner konnte sogar mit seinem bescheuerten Bogen was ausrichten. Aber das Marvel-Universum hat jetzt Zauberei. Nee, genau eben. Und jetzt ist die Frage, wo die jetzt hingehen, weiß ich auch nicht. Aber so, bei Avengers war es für mich noch nicht so unvorstellbar, dass Menschen irgendwas ausrichten können. Und hier habe ich schon deutlich stärker das Gefühl, dass das richtig schnell ins Übernatürliche geht. Aber ich fand, was soll dann noch ein Typ mit fancy Ausrüstung machen? Ja, aber ich fand, das hat man auch gesehen. Also genau. Batman war wirklich oft einfach hilflos, ja, bis dann irgendwie seine Vehikel oder sonst was kam, mit denen er dann was ausrichten konnte. Aber so war tatsächlich oft wehrlos. Ja, nee, und die Frage ist halt für mich dann, also, aber das ist auch gar nicht ein Kritik an dem Film, sondern an Justice League an sich, an dem Konzept. Ich weiß nicht, ich bin kein Comicleser, ich verstehe auch nicht, wie Batman da reinpasst, weil... Ja, deswegen er sucht ja... Ist konstant überfordert dann. Ja, aber deswegen sucht er ja seine Mitglieder, die ihm helfen, die Welt vor Bedrohungen zu beschützen, die er ja eben selbst nicht... Der ist nur das Brain der Operation. Ja, ganz genau. Weil eben anders macht das für mich auch keinen Sinn, weil der geht ja früher oder später drauf. Ja. Das ist einfach too much. Ja. Also keine Chance. Ich weiß nicht, ob ich noch irgendwas, ich habe sicher irgendwas Großartiges vergessen. Ja, die beste Szene im ganzen Film, ich weiß, ich habe vorhin gesagt, das war der Kampf mit den Amazonen und so. Aber ich glaube, die beste Szene im ganzen Film ist tatsächlich Flash gegen Superman. Ja, das muss man wirklich sagen, das ist wirklich ein Highlight. Und eben da war dann, und das war die Szene, wo ich glaube, dass der Schnurrbart nicht CGI war. Das heißt, das war eine ursprüngliche Szene. Ja. Und Respekt dafür, weil das war, und ich hätte mehr davon gesehen. Ja. Was wäre, wenn der ganze Film darum gegangen wäre, dass sie Superman erstmal wieder auf den Boden der Tatsachen holen müssen? Aber das fand, war der Hammer, wenn er seinen Kopf dreht und du denkst, Alter, fuck, Mann, jetzt fuck, das ist Superman. Jetzt ist fuck. Echt lustiger Scheiße. Also. Aber ich fand, sie haben es wirklich richtig gut gemacht, mit Superman wieder zurückholen, mit dieser Motherbox und so. Mhm. Weil dann, das war ein bisschen weird für mich, ich habe es nicht verstanden, aber ja, aber ich finde an sich, es war eine gute Lösung. Es war eine gute Lösung, das zu rechtfertigen, warum er wiederkommt. Ich fand, es war auch effektiv. Man hat den ganzen Film eben über keinen Superman, bis dann, weiß nicht, kurz vor dem letzten Drittel. Und dann kommt Superman wieder zurück und dann merkt man erst, wie mächtig Superman eigentlich ist, was er alles kann. Und dann, weiß nicht, hat das alles irgendwie viel mehr Wirkung, was er dann tut. Eben, wenn dann Flash mit ihm konkurriert, wer da schneller ist und so weiter. Wobei ich das Problem hatte, ohne jetzt, ich springe natürlich dadurch zum Ende auch irgendwo, aber also bei Avengers kam, also wenn man jetzt mal die Figuren vergleicht, ist Superman für Justice League wahrscheinlich das, was Hulk für die Avengers ist. Ja. Das ist eine völlig übertriebene Power-Kanone, die du eigentlich nicht aufhalten kannst. Und ich habe aber nicht so ganz das Gefühl jetzt gehabt, dass sie mir gezeigt haben, warum es die anderen trotzdem braucht. Und dabei ist Wonder Woman auch was übernatürlich Starkes. Aber am Ende, also Steppenwolf geht erst drauf, wenn er kommt. Ja. Und er ist auch derjenige, der ihn fertig macht im Grunde. Also, und da war für mich nicht so ganz klar, wie rechtfertigt ihr überhaupt, dass ihr Batman noch für irgendwas braucht. Oder auch Cyborg war eine sehr passive Figur. Ja, Cyborg war eine schlechte Figur. Er war wirklich öde. Ja. Also ich glaube, man hätte mehr aus der Figur machen können. Sie haben relativ viel behandelt. Ich hatte lieber, ehrlich gesagt, mehr von Aquaman oder Flash gesehen. Ja, also es ist im Cyborg-Film auch geplant, aber Aquaman kriegt auch seinen eigenen Film. Eigentlich ist das alles schon in Planung. James Bond sonst macht den. Sonst hätte ich verstehen können, warum sie bei dem einen mehr machen als bei dem anderen, wenn sie wissen, ah, der kriegt keinen eigenen Film, wir müssen mehr von dem hier reinpacken. Ich glaube, bei Cyborg liegt es daran, dass sie, glaube ich, auch nicht so sicher sich mit dem Schauspieler vielleicht waren. Wenn das so ein ganz kompletter Newcomer ist, hätte ja sein können, okay, der ist gar nicht so ideal besetzt, dann schreiben wir vielleicht nicht ganz so viel in den Film, dann ist es nämlich auch nicht schlimm. Weil ich meine, auch bei Justice League oder bei den Avengers, die Mitglieder wechseln ja aus. Ja. Fallen auch immer wieder Leute raus, dann kommen neue Leute. Und so kannst du halt auch leichter jemanden ersetzen, wenn du die gar nicht groß wichtig machst. Für die Aber ich fand, also er wurde ja relativ wichtig gemacht in dem Film. Also er hatte ja schon viele Szenen, in denen er charakterisiert wurde und seine Konflikte und so weiter. Aber seine Konflikte waren halt eher öde. Ja, er kriegt halt nicht so wirklich viel zu tun. Ja, eigentlich steht er nur rum und beschwert sich darüber, dass er halb aus Metall ist. Irgendwie, ja, irgendwie analysiert er immer alles Mögliche, aber es ist... Ja, man konnte auch nicht ganz abschätzen, was er jetzt eigentlich kann und was nicht. Ja, genau. Und ist diese... Vor allem, ich dachte die ganze Zeit, diese Motherbox ist jetzt er, so wie bei Avengers mit Vision, mit dem Stein auf seiner Stirn. Ja. Ich dachte, so wäre das mit der Motherbox auch. Also so sah es zumindest aus in dem... Superman, dass sie mit ihm verschmilzt oder so, aber anscheinend hat die nur das Metall an den Rang. Ja, auch generell, warum hat sein Körper ein Eigenleben und geht in Abwehrmodus und er hat keinerlei Kontrolle darüber? Das sind so Sachen so komplett undefiniert geblieben und dann war so gar nicht klar, was soll ich denn jetzt eigentlich von dem halten? Also ich glaube, die Grundidee... Soll der noch böse werden? Also soll der am Ende vielleicht als Twist gar nicht, also am Ende durch die Motherbox irgendwie kontrolliert werden? Ja, das ist das. Also die Motherboxen, das haben sie in dem Film nicht... Also ich weiß nicht, musste ich ein bisschen überlegen. Sind die Motherboxen, die sind quasi für diesen Steppenwolf gewesen? Genau, das sind seine Gerätschaften. Das ist genauso wie der Ring quasi, der Sauron möchte und so weiter. Genau, also ich glaube, das ist wirklich von ihm und er hat das halt benutzt und dann haben sie ihn halt weggenommen. Also es ist kein natürlicher Rohstoff oder Gegenstand gewesen, den er gefunden hat. Und dann hat sich die Motherbox aber nur einmal entschieden, über Cyborg-Kontrolle zu übernehmen. Ja, also dann auf Superman schießt, wo Steppenwolf gar nicht dabei ist. Ja, also generell, weil halt auch nicht klar ist, was hat sein Vater an ihm da rumexperimentiert. Also bleibt halt so viel so unklar, dass du entweder sagst, okay, die Figur ist mir egal, oder es stört dich. Und ich habe mich dafür entschieden, dass mir die Figur egal ist. Und ich bin dann einfach nicht mehr auf ihn geachtet, dann war es mir halt wurscht. Ja. Aber ja, also ja, ich glaube auch, dass sie haben als Cyborg, glaube ich, irgendwann angekündigt, als es hieß, wir machen Justice League. Und ich glaube, im Nachhinein wären sie froh, wenn sie es nicht gesagt hätten, weil dann mussten sie mit reinnehmen und ihn hätte es nicht gebraucht. Du hättest alles, was er tun musste, auf Alfred umschreiben können oder so. Ja. Der da hockt und analysiert und kurz mal durchgibt, der eben. Ja, das hat gar nichts zu tun. Ja, das sind ja auch, man sieht ja direkt, wie Cyborg quasi den Platz von Alfred irgendwie übernimmt. Vielleicht genau, er sagt es, glaube ich. Alfred, ab hier übernehme ich dann. Also, ja. Als er diesen komischen Tank da benutzt. Und ich denke, nee, warum geht ihr nicht einfach Jeremy Irons 5 Sätze mehr zu sagen und spart euch eine Figur, für die ihr eh keine Zeit habt. Also ich glaube, sie können sich Jeremy Irons nicht mehr leisten. nach dem Sweet Assassin's Creed Money braucht Jeremy Irons natürlich kein Geld mehr. Nee, aber eben, das wäre auch nicht. Also ich fand auch Jeremy Irons ein gutes Casting. Also ich finde es komisch, dass sie dann solchen Leuten nicht mehr zu tun geben und dann sich auf, ja, irgendwie, eben, es wäre nicht nötig gewesen. Cyborg hätte es nicht gebraucht für mich. Jeder andere hat für mich irgendeine Rolle erfüllt. Also ich gebe schon zu, dass ich das mit Avengers verglichen habe und schon so ein bisschen überlegt habe, okay, wer ist jetzt hier welche Ausprägung. Also Aquaman ist für mich schon die Torrichtung. Also er ist eindeutig andere Sachen gewohnt, er hält sich nicht an die Geflogenheiten der anderen Leute. Optisch ist er so ein bisschen... Ja, aber er kennt sich trotzdem in der Welt aus. Also er ist ja auch anscheinend öfters in der Welt unterwegs. Aber er scheißt halt so ein bisschen auf alles. Ja. Also, Aquaman hat die beste Szene auch, oder den besten Moment, als sie darüber diskutieren, ob sie Superman irgendwie wiederbeleben. Er redet kurz mit Batman und Batman ist halt Batman und total krass und so. Und dann geht er weg und dann sieht man Aquaman im Hintergrund, wie er einfach nur seine Augen verdreht und denkt so, ein Spaß, so mal ganz richtig in seinen Augen ablesen. Das ist so, oh, Alter. Ja, weil Aquamans Fähigkeiten halt auch relativ undefiniert bleiben. Sie machen immer wieder Jokes drüber, dass er mit Fischen reden kann, aber in dem Film konkret wird nur definiert, dass er sehr stark ist. Und es gibt auch nur wirklich eine Szene, wo er so ein bisschen kämpft. Ja, und man sieht ihn halt mal sehr schnell durchs Wasser schwimmen. Ja. Also er ist da eindeutig auch irgendwie... Und fliegen kann er? Kann er fliegen oder kann er nur gut springen? Ich glaube, er hat ihn nur rumgeschmissen. Mhm. Also ich glaube, er kann nicht wirklich fliegen. Aber er hält halt auf den Sturz aus so und so vielen Metern aus. Mhm. Das scheint ihm egal zu sein. Aber eben, das ist halt klar. Aber das war von Anfang an klar, dass es irgendwie schwierig wird, wenn diese Figuren nur in diesem Film etabliert werden. Dieser ganze Film dauert aber nur 2 Stunden, in Anführungszeichen. 2 Stunden ist nicht so viel, wenn du sagst, wir haben 5 Hauptfiguren, 3 davon kennt ihr gar nicht. Aber das fand ich gut. Also ich fand in dem Film der Ansatz, den DC gemacht hat, einfach wirklich nicht die Figuren vorher viel etablieren, sondern einfach zusammenwerfen. Ich fand, das war ein cooler Ansatz und in Justice League, fand ich, hat es funktioniert. Also an manchen Stellen schon, an manchen Die Figuren haben sich ja selbst auch nicht gekannt, so wirklich, so Batman. Also man sieht es ja quasi aus der Perspektive von Batman und Wonder Woman. Ich glaube, der Vorteil ist halt, an sowas wie Batman, den musst du gar nicht mehr etablieren. Jeder von uns, das ist wie wenn du Spider-Man heute noch etablierst. Hm. Jeder weiß, wer Spider-Man ist. Jeder weiß, dass Batman, deine Eltern sind tot und jetzt läufst du mit einer Fledermaus. Da ist es halt tatsächlich egal, aber das auch mit Wonder Woman. Wenn Wonder Woman jetzt gar keinen Film bekommen hätte. Und deswegen hat sie ja einen Film vorher... Ich hätte nicht viel gewusst zu Wonder Woman, so keine Ahnung. Nee, deswegen, sie hat ja auch vorher einen Film. Und weil sie eben auch als Hauptcharakter irgendwie... oder als Teamführerin. Ich gucke halt die Serie auch nicht. Also ich habe keine Ahnung, was The Flash so macht. Und ja eben, aber das fand ich so refreshing. Das sind dann einfach Figuren, die sich auch gerade zum ersten Mal irgendwie treffen und dann irgendwie versuchen zusammen zu kämpfen und sich gegenseitig erst so ein bisschen kennenlernen. Also ich fand, das war ein cooler Ansatz. An manchen, also ich glaube, vor allem hat mal was anderes. Schon mit einer Figur funktioniert oder vielleicht mit zwei. Das waren halt so viele, die noch so wenig Profil hatten. Und Flash war mir halt dann auch an einem gewissen Punkt, war mir auch ein bisschen egal. Also es war mir halt nicht, wirklich? Ich fand Flash, halt wichtig, ich bin richtig gehypt auf einen Flash-Film. Er hat coole Szenen bekommen, aber sein Charakter, ich weiß nichts über ihn. Ich weiß, dass er irgendwie, er ist wahrscheinlich auch relativ intelligent, er forscht da schon auch rum. Also das ist zwar ein Unfall mit dem Blitz, aber er ist kein doofer Typ. Also er hat schon auch seine eigene Art von Mini-Batcave oder so. Aber das reibe ich mir halt zusammen. Und Aquaman, ja, keine Ahnung, also ist irgendwie verstoßen aus seinem Volk oder zumindest geschert er sich über sein eigenes Volk. Ich glaube, er ist abgehauen oder so. Ja, also aber mir fehlt da ein bisschen. Irgendjemand ist gestorben wahrscheinlich oder so. Ja. Aber da kommt er dann, aber das finde ich, ist das Coole an den DC-Filmen, dass halt immer die nächsten Filme schon so ein bisschen angeteasert werden. Man kann den Film trotzdem ohne den Film sehen, der danach kommt, aber es wird halt so ein bisschen angeteasert und dann kriegt man halt den Film. Das kann man auch sagen, also der Film hat alleine funktioniert. Es ist nicht, also ich finde es schwierig, wenn ich jetzt gar keinen von den anderen kennen würde und jetzt auch niemand wäre, der so ein bisschen sich mit Comicfiguren auskennt. Also Batman nochmal außen vor, den kennt wirklich jeder. Aber hätte ich jetzt Wonder Woman nicht gesehen, wüsste ich nicht, wie es mit anderen mitgegangen wäre. Also aber das finde ich auch richtig cool, weil... Bezugspunkte brauche ich schon für meine Charaktere. Ja, aber das finde ich richtig cool. DC sagt halt, hey, ihr könnt unsere Filme gucken, wir machen halt eine Story, die auch zusammenhängt, aber wir sind jetzt nicht hier und erklären euch in jedem Film nochmal alles von vorne, was halt... Manchen, Fans eben. Und das, halt, das finde ich richtig, richtig cool und es macht Spaß zu sehen. Aber das ist halt die Frage für mich. Kann man das, ist es fair zu sagen, wir machen das für Leute, die eh schon Bock drauf haben? Also darf man deswegen nicht mehr sagen, okay, deswegen habt ihr Dinge auch vernachlässigt. Also ihr habt zum Beispiel, Charakterentwicklung habt ihr hinten angestellt, weil ihr einen Film macht für Leute, die sowieso das alles kennen. Weiß ich nicht. Also ich sage nicht mal, dass das eine richtig und das andere falsch ist, aber es ist für mich irgendwie eine Frage, die ich mir gestellt habe, wie man das beurteilen soll. Ja, aber ich finde, man muss jetzt kein tiefes Comicwissen irgendwie haben, um die Filme irgendwie zu mögen. Man muss halt die Filme vorher schon gesehen haben. Damit der Handlung kann ich schon folgen, aber also, who the hell is Steppenwolf? Also keine Ahnung, was das eigentlich soll. Also wohlgemerkt, wenn du nicht die Extended-Version von Batman vs. Superman siehst, hast du nicht mal diese geringste Anspielung auf ihn. Und, also du hast keinen Bezug auf die Motherboxen, außer in dem Cyborg-Video. Ja. Und in dem Film wird es aber vorausgesetzt, dass deswegen ist der Ultimate Cut auch wirklich zu empfehlen und echt sehenswert. Hast du ihn gesehen? Hast du ihn angeschaut? Nee, ich habe die Lex Luthor-Szene habe ich irgendwie gesehen, nachdem er rauskam. Da wurde die halt eben separat dann im Internet gezeigt. Aber da wird ja, glaube ich, nicht mal ein Wort gesprochen. Man sieht einfach nur, wie er verhaftet wird. Aber und das ist so ein Hologramm oder sowas. Ich glaube, es ist insgesamt eine halbe Stunde länger und das ist eine halbe Stunde, die für den Film wirklich sehr, sehr gut ist. Da dauert es 3 Stunden. 3 Stunden. Also ich verstehe auch nicht, warum diese halbe Stunde rausgeschnitten worden ist. Weil 3 Stunden lang ist man. Naja, ob ich jetzt einen Film anschaue, der 2,5 Stunden dauert oder 3, ist mir dann, glaube ich, auch schon egal. Oh, ich kenne nicht viele Filme, die 3 Stunden verdient haben. Der? Also ich fand, vor, dass es sich verdient. Ja gut, aber der kommt auch rein vor, als würde nur eine halbe Stunde dauern. Das wirklich. Ja, der hat echt einen guten Drive, der Film, bestimmt. Nein, aber der Ultimaker, der erklärt so viel mehr. Also man versteht die Szene am Anfang in der Wüste viel mehr und warum da so ein Brimborium drum gemacht wird und was Superman eigentlich macht. Und Superman hat dann eine kleine Detektiv-Nebenhandlung sogar. Und es ist tatsächlich cool. Aber sie wollen das eindeutig immer noch nicht haben. Also es gab sogar die Vorschrift von Warner Bros., Justice League wird euch 2 Stunden lang. Und mehr nicht. Und dann ist Ende. Und der Film dauert 2 Stunden, 1 Minute, glaube ich, mit Abspann aber schon. Also der ist nicht überlang oder so. Nein. Aber jetzt muss ich dann doch ein paar Punkte noch abarbeiten, bevor wir dazu sehr philosophieren. Also erstens, der CGI-Schnurrbart, der nicht vorhandene. Ich finde es witzig, dass dir das gar nicht so ging. Gar nicht. Ich fand das so heftig. Und es hat mich wirklich rausgebracht. Weil ich halt manchmal dann habe ich Superman angeschaut und dann so, boah, Alter, warum siehst du so geistig behindert gerade aus? Aber es ist halt einfach nur, weil sein Gesicht halt halb gelähmt ist. Ja, ich gucke Henry Cavill halt nur in die Augen. Nee, klar, aber Henry Cavill kann man auch andere Teile seines Körpers ansehen. Ist gar kein Problem, können wir uns drauf einnehmen. Der Typ ist echt übelst durchtrainiert. Ja. Aber in dem Film, da kriegt er auch, Mann. Also was Henry Cavill richtig gut kann, ist schmerzerfüllt schreien. Das kann Henry Cavill extrem gut. Und in dem Film, glaube ich, er hat auch nicht viel Dialog, ne? Nee, aber in dem Film hat er es auch nicht einmal gemacht, oder? Also, angepisst hat er geguckt, aber ich glaube, ja, aber er muss entweder extreme Schmerzen haben und schreien oder irgendwas Schweres heben und schreien oder irgendeinen extremen Verlust haben und dann emotional gepeinigt schreien. Der Moment, wo er in die Totenköpfe reingezogen wird. Ja, das, oder? Also, Journalist hat das Genick bricht und halt. Henry Cavill kann einfach gut schreien. Ja, trotzdem, Tobi, ich muss den Film jetzt trotzdem auseinandernehmen an manchen Stellen, das hilft einfach nicht. Der CGI-Schnurrbart ist für mich nämlich nur ein Segway, und zwar, ich fand die Effekte sehr durchwachsen in diesem Film. Ich weiß nicht, ob es nur mir so ging. Es gibt Stellen, ich finde auch Steppenwolf, das ist für mich nicht heutiges Level an Tricktechnik. Also ich fand Steppenwolf okay. Ich finde, der sah aus wie ein zweitklassiger Ork aus Herr der Ringe. Also ich weiß nicht, wirklich? Also ich fand, der sah so komisch aus. Also ich habe nicht für eine Sekunde geglaubt, dass da echt ein Typ steht. Also es war also eindeutig, diese Augen waren völlig tot und das Design war völlig, war auch noch sehr zweidimensional. Ja, der Bösewicht an sich war, aber ich fand ihn wirklich, ich fand auch, an manchen Stellen, also generell dieses ganze Setting am Schluss mit dem roten Himmel, an manchen Stellen dachte ich mir, puh, das sieht aus wie Halo, aber das sieht nicht aus, als wenn das in der Realität passieren soll. Aber das ist halt die Optik von den Filmen, also es war in Batman vs. Superman auch schon. Also ich glaube, das ist einfach so, dass sie also man sieht ja, dass es ein Comicfilm ist, Comicbuchfilm und vielleicht... Aber das sieht man bei anderen Zack Snyder-Filmen auch, bei Watchmen, aber bei Watchmen ist es trotzdem noch so, dass ich das irgendwie... Ich kann mir vorstellen, dass die gerade irgendwo sind und da habe ich das Gefühl, ich sehe gar keine echten Schauspieler mehr in einem echten Setting. Also Watchmen ist ja auch, die Vorlage ist ja auch eine ganz andere Situation. Nee, aber rein jetzt mal, der tanzt auch auf dem Mars, glaube ich, rum, der Doc Manhattan. Und selbst das, so übertrieben es aussieht, ist für mich irgendwie noch... Also es passt alles noch zusammen, aber da habe ich so das Gefühl, dass zum Beispiel so ein Auto, was dann aus dieser komischen Sperrzone rausfällt, das Auto blendet sich nicht gut ein mit den Wurzeln, die da rausschießen. Also ich weiß auch nicht, warum das ist, weil das war ich jetzt nicht von anderen Filmen gewöhnt von DC. Das war das erste Mal, dass ich mir wirklich gedacht habe, puh, irgendwie passen für mich die Effekte gerade. Nicht immer, also es gibt Stellen, die sind voll okay. Also eben generell wäre das auf wie heißt die Insel von Wonder Woman da? Das war ganz okay aus. Ich weiß nicht, mich nicht gestört oder so. Ah, da gab es diesen coolen Kameraflug über die ganze Insel. Das war richtig nice. Eben, das sah alles voll in Ordnung aus. Aber in diesem Finale manchmal, also eben und Steppenwolf selber, halt, fand ich, war nicht auf dem heutigen Level, was ich gewöhnt bin. Ich habe mir jetzt nicht gedacht, dass es schlechtes CGI war. Ich fand auch, er hatte wirklich viele Details im Gesicht und dass er halt wirklich so eine Geschichte hat. Irgendwie ist das eins von seinen Kinnhörnern ist abgebrochen und sowas. Ich fand das richtig cool. Ja, okay, es ist witzig, dass wir das, keine Ahnung, ich hatte wirklich das Gefühl zwischendurch, dass das nicht der finale Cut sein kann, dass das irgendwie noch nicht so, die Texturen waren, der sah auch irgendwie nicht so, ich kann es nicht richtig beschreiben, Steppenwolf, auch die Motherboxen, aber wenn die diese Motherboxen in der Hand hatten, das war mal eindeutig ein grüner Klotz, den die in der Hand hatten und so drüber animiert, also das sah, keine Ahnung, vielleicht war das immer so sich, so komisch bewegt hat, diese Motherboxen, weil die ja nicht so... Aber es ist ja was Außerirdisches, das heißt, du bist es nicht gewohnt zu sehen, das findest du es merkwürdig. Nee, aber halt, warum kann man sich trotzdem hinkriegen, dass es echt aussieht? Oder warum kann man nicht, ich habe Thor noch nicht gesehen, oder du hast Thor gesehen? Nee, ich habe ihn auch noch nicht gesehen. Du hast auch noch nicht gesehen, okay. Ich wollte gestern aber nicht. Aber Kate Blanchett sieht man in den Trailern. Mhm. Das ist ein Schauspieler in einem völlig absurden, völlig überzogenen Kostüm. Warum kann man das bei Steppenwolf nicht machen? Weil... CGI günstiger ist als eine Maske. Das ist die Frage. Und nicht so aufwendig. Das ist dasselbe, was man bei Rogue One anfragen könnte. Ist es mittlerweile günstiger, Leute zu animieren, anstatt einen Schauspieler hinzustellen? Ja. Ich finde nicht, dass es eine gute Richtung ist. Es ist ein bisschen günstiger, vermute ich mal, und es ist weit nicht so aufwendig. Das kann doch nicht günstiger sein. Da müssen so viele Leute sitzen und den animieren, dass ich einfach einen No-Name-Schauspieler nehme und sage, du bist halt den Steppenwolf. Aber dann... Die Galaxy 1, die kenne ich nicht. Aber du musst dir überlegen, die müssen ja dann jeden Tag, an jedem Drehtag... Wo Steppenwolf ist, müssen die denn diese Maske reinpacken? Das dauert bestimmt 5-6 Stunden. Haben Sie Superman einen Fake Michael Shannon gebaut? Das ist ja nur eine Puppe. Ja, schon, aber sie haben doch auch kein Problem damit, sich die Arbeit zu machen. Wenn das Szene, ich weiß nicht, 30 Sekunden dauert. Ich glaube, Justice League durfte, glaube ich, einfach nicht so viel Geld ausgeben, weil sie Angst hatten, dass er floppt. Und so wie es aussieht, floppt er ein bisschen. Die Kritiken sind nicht so nett, ne? Die Kinosäle, in denen ich war, die waren jetzt auch nicht so voll. Ich muss sagen, wir waren natürlich in der Spätvorstellung, das ist immer nicht ganz repräsentativ, wenn man um 10:30 ins Kino geht. Ich habe in der Abendvorstellung auch gesehen, das war... Auch nicht so, okay. Nee. Ja, gut, aber englische Fassung. Nee, die deutsche Fassung unten im Sinn, also habe ich gesehen. Achso, ich dachte jetzt die englische Fassung. Ja, gestern. Aber ich habe vorgestern habe ich gesehen, wie viele in der Abendvorstellung und wie viele in der Spätvorstellung. Nee, und auch die Kritiken sind nicht so nett, aber das, da gehe ich eh nochmal am Schluss drauf ein, weil ich tatsächlich selber sagen muss, dass ich das ein bisschen hart finde, wenn ich das schon sage. Also ich habe so ein bisschen den Kritikenschnitt, habe ich so unterhaltsam. 50 von 100, so ein Meter wirklich? Kritik, das ist so geil. Ne? Okay, nee, ich habe nur so einen Kritikenschnitt mal gelesen, wo es hieß, lustig, aber die Story hat Probleme, aber es ist die richtige Richtung, in die sie gehen. Ja, genau, das waren auch so die ausformulierten Sätze, die ich gelesen habe, aber so rein vom Score her nicht so gut, also nicht so hart wie die anderen DC-Filme. Aber immer noch harte Kritik an dem Film. Also die Süddeutsche Zeitung hat irgendwas geschrieben, was völlig vernichtend war. Von wegen, Zack Snyder ist so der dümmste, schlechteste Regisseur aller Zeiten. Wieso lässt man den überhaupt noch irgendwas machen? Also schon so auf einer sehr auch persönlichen und bösen Art. Ja, aber das ist dann hier, wie heißt das, Feuilleton? Das ist halt dann, wir gucken nur Azi-Fazi-Filme und wir dürfen ja keinen Spaß im Kino haben, weil dann sind wir nämlich dumm. Und solche Leute schreiben es. Stern oder Spiegel hat auch bei Kong Skull Island irgendwie eine Kritik schreiben lassen und das ist halt eindeutig... ein Kritiker gewesen, der halt sonst nur sowas wie Toni Erdmann guckt. Ja, und aus der Perspektive dann Skull Island bewertet hat. Was soll das bringen? Muss es bewerten, als das, was es sein will. Aber das ist das, was, glaube ich, manche Leute einfach nicht verstehen. Es gibt halt Filme, die sind für den Geist und manchmal gehst du halt in den Film rein, einfach nur um Spaß zu haben, ohne dass du viel überlegen musst oder sowas. Ja. Und Justice League, finde ich, ist jetzt auch kein Film, der einfach nur dumm ist. Also ich finde, manchmal stellt er schon irgendwie interessante Fragen und sowas. Also ich fand ihn jetzt nicht irgendwie, also er ist halt nicht so dumm wie Fast and Furious oder sowas, aber also er hält auch einen nicht für dumm, das ist halt das. Und es hat trotzdem unterhaltsam dabei. Also man, ja, wie wir schon gesagt haben, man sieht den Figuren einfach unglaublich gerne zu, wie sie kämpfen. Ja. Ich habe noch ein paar negative Sachen trotzdem. Leg los. Zum fünften Mal in Folge, es ist der fünfte Film und es ist das fünfte Mal in Folge, wieso kann ich am Ende nicht ein Battle haben, was nicht komplett in Greenscreen, in dem utopischen Szenario ist, in dem der Himmel sich verdunkelt? Warum kann DC nicht mal ein normales Ende machen? Also, okay, Man of Steel war am Schluss in der Stadt. Das war tatsächlich, das vierte Mal in Folge. Man of Steel war geil, das Ende. Aber da war es dann tatsächlich irgendwie in einem realen Setting. Ja. Aber bei Batman vs. Superman am Schluss ist alles völlig übertrieben, wenn Doomsday da abgeht. Also eben, und irgendwie sind es immer Orte, wo nur 5 Leute wohnen. Also das ist auch so auffällig bei DC langsam. Also da findet irgendein Grund, warum ihr auf einem leeren Plateau kämpft. Ja, weißt du, aber es sind wirklich immer Städte, wo angeblich nur 5 Leute leben. Ja, aber sie haben halt daraus gelernt. Das ist das Problem. Und Steppenwolf hat sich ja in dieser Stadt versteckt, weil da halt wenig Leute sind und ja nicht. Und der kann sich ja halt irgendwo im Wald verstecken, wird gesagt. Also, ja, nee, da muss in so einen coolen Kühlturm rein. Und vor allem, wenn du dann sagst, da sind Menschen, warum? Und dann zeigen sie nur eine einzige Familie. Und Juri! Das ist repräsentativ für alle Leute, die da in diesem Tschernobyl-Abplatz wohnen. Aber warum? Warum? Ich verstehe das nicht. Warum machen die das in amerikanischen Filmen immer noch? Die Russen als so arm dastehen. Also da ist komplett... Aber es klingt jetzt vielleicht böse, aber es ist doch irgendwo auch so, oder nicht? Also nicht in Russland, nicht wenn du in Moskau lebst, aber ja, in Russland ist ein weites Land und da gibt es ja diese krassen irgendwo gegen den Gulag oder so. Hm. Und wenn du da lebst, Alter, da ist nichts. Das ist nicht, dass du automatisch dann in der Nähe von einem gescheiterten Atombunker lebst oder Atomkraftwerk. Aber da ist nichts. Also, das war, glaube ich, auch Sibirien, oder? Ich weiß nicht, wo genau, es sein sollte. Sie haben es gesagt, aber ich habe es vergessen. Ich glaube, Nordsibirien. Es ist auf jeden Fall nicht Tschernobyl, aber für mich war das die ganze Zeit Tschernobyl, so, wie sie es etabliert hatten. Aber das ist, also ich meine, selbst wenn der Kampf in einer großen Stadt gewesen wäre, hätten halt Superman alle versucht, den Kampf aus der Stadt rauszubringen. Das ist die Lektion, die Superman ja in Man of Steel gelernt hat. Dass vielleicht nicht ganz so geil ist, in einer riesen Millionenstadt zu kämpfen, weil man einfach sehr viele Menschen damit tötet. Und das haben sie dann im Batman vs. Superman aufgegriffen. Übrigens mega gut. Also das war eine der größten Stärken von Batman vs. Superman. Das Opening war gut. Das war, will ich auch gar nicht drüber schreiben. Das war richtig, richtig cool. Das Opening war gut, weil sie gesagt haben, ja, wir haben irgendwie vielleicht ein bisschen Kacke gebaut, indem wir einfach das als gegeben hingenommen haben, dass Superman einfach tausende von Menschen umbringt. Okay, jetzt gehen wir mal aus der Sicht heraus, wie es für Menschen gedrückt hat. Zeigen wir was mal von der anderen Seite und fuck. Ja. Und das war nicht übel. Das war sehr effektiv, ja. Aber weißt du, warum es mich stört mit diesem CGI-Battle am Schluss? Weil sie es auch anders hätten machen können. Und warum man sieht es in diesem Film, das Battle gegen Superman. Also es kämpfen alle zusammen gegen Superman. Und es muss nicht irgendwie alles explodieren, sondern es ist einfach so interessant und spannend. Und er schießt zwar seinen Laserstrahl oder so, aber er haut nicht gleich 3 Häuser kaputt. Er hat einen Eishauch jetzt. Eben. Und deswegen verstehe ich es nicht, warum man das hier wieder gemacht hat, weil man es eindeutig anders machen hätte können. Man tut es ja vorher im selben Film. Man kann das schon auch alles ein bisschen auf die menschliche Ebene runterbringen. Ja. Auch wenn Superman ein Gott ist und alles kann. Aber man muss ja nicht alles machen. Ja, aber das ist, glaube ich, einfach so der Trend von diesen neuen... Also ist doch bei Marvel nicht anders. Das ist so krass. Also, das hat mich bei Guardians of the Galaxy Volume 2 gestört, weil es in die Richtung ging. Aber es war nicht immer so. Also, wo war es denn nicht so? Ja, also auch die Iron Man Battles sind eigentlich immer irgendwie... Meinetwegen, glaube im dritten Teil irgendwo am Hafen oder so. Hast du auch, aber es sind schon immer irgendwie Settings, wo ich sage, ich habe noch einen Bezug zur realen Welt, in der es gerade spielt. Weißt du, wenn das erstmal, wie ich habe jetzt den dritten Tor nicht gesehen, wenn das auf einem Alien-Planeten spielt, ja klar, dann könnt ihr machen, was ihr wollt, dann habe ich eh keinen Bezug mehr zur Realität. Ja. Aber wenn es auf der Erde ist, hätte ich gerne noch irgendwie ein Gefühl dafür, was... Also ist das jetzt irgendwie schlimm, dass da irgendwie 15 Häuser umfallen? Oder? Keine Ahnung. Also hat mich ein bisschen... Toilette ist die Treppe runter rechts. Ja. Das haben wir eigentlich drin, das ist eine ganz gute Stelle, wenn wir zwischendurch Gäste durch die Gegend laufen. Genau, das habe ich noch drin. Habe ich eh schon angesagt, der Bösewicht ist unglaublich zweidimensional. Nicht, dass es bei Marvel nicht auch so wäre, aber Steppenwolf interessiert mich nicht eine Sekunde. Steppenwolf ist halt auch wieder nur so ein Schritt weiter Richtung Darkseid, ja, was quasi der DC-Thanos ist. Ja, eben, aber who cares? Wen interessiert Steppenwolf? Und jetzt kommt die größte Kritik überhaupt. Das ist jetzt mein Ass im Ärmel. Du wirst das nicht rechtfertigen können. Mhm. Ich muss zugeben, es ist nicht von mir dieser Einfall. Okay. Ich habe mir vorher Red Letter Medias Kritik angeschaut, wenn du die kennst. Nee. Die Frage, die ich stellen muss, was war der Plan von Steppenwolf? Was wollte er machen in diesem Film? Was Steppenwolf machen wollte? Ja, was wollte er tun? Na, er wollte die Motherboxen sammeln, um dann den Planeten seinem Heimatplaneten ähnlich zu machen. Genau, das machen die Motherboxen. Okay. Was macht General Zod in Man of Steel? Ja, das Gleiche. Dasselbe, das ist exakt die gleiche Scheiß-Idee. Ja, ich fand es so witzig, als ich es mal gehört habe. Ich so, das ist derselbe Plot, Mann. Er hat ein Gerät, um den Planeten seinem Heimatplaneten anzupassen. Und ich hab's nicht mal im ersten Moment selber gemerkt im Film. Und im Nachhinein denke ich mir, Alter, wie lazy ist das denn, was? Aber das spricht doch für den Film, wenn man es nicht mal merkt, dass sie eigentlich... Und ich meine, sie hat... Und wir haben sogar in gewisser Weise unsere Skybeams, weil er sich immer wieder irgendwo hin teleportiert. Mhm. Es sind keine bösen Skybeams, die irgendwas kaputt machen. Aber wie lazy ist denn das, Mann? Das ist derselbe Ausgangspunkt. Tatsächlich, ja. Ich fand es selber einfach so witzig, als ich es gehört habe. Aber ich finde es gut, dass man das eigentlich gar nicht so merkt. Ja, aber jetzt kannst du es nicht mehr nicht sehen. Nee, jetzt kann ich es nicht mehr nicht sehen. Genau, mit seinem, ja, eben, er hat ein Gerät und damit wird er den Planeten verändern. Aber das ist schon sehr witzig. Nein, er hatte jetzt drei Geräte. Es waren drei Geräte. Weil Zod hatte nur zwei. Ja, und eben, und bei General Zod war es halt auch noch integriert mit einem Skybeam und einer Ja, da war der Skybeam ging auf die Erde runter, nicht nach oben. Das war schon, das war original. Das war Dubstep-mäßig. Es war immer wieder der Drop und dann wieder hoch und der Drop. Und ist ja aufgefallen, dass dieses Vroom. Das Geräusch von diesen Maschinen, das kommt immer, wenn Batman im Batman vs. Superman einen Albtraum hat. Nee, ich habe auch das Sounddesign noch nicht so untersucht wie du, aber das kommt auch. Ich werde natürlich noch ja, ganz, es ist ganz, also ganz Film ist wirklich einfach verkannt. Ich weiß nicht, bist da reingegangen bestimmt mit deiner schönen rosa Haterbrille. Rosa Haterbrille. Was habe ich noch? Also das war auf jeden Fall mein Favorite-Ding, dass der Plot einfach der gleiche ist. Also der letztliche Plot dann. Mhm. Ich habe hier natürlich stehen, dass die Figuren, das haben wir eh schon besprochen, die Figuren haben für mich an manchen Stellen zu wenig Vorlauf. Ja. Also Aquaman ist für mich halt zu unpersönlich. Ich habe keine Ahnung, was... Also ich verstehe auch ehrlich gesagt nicht, warum Aquaman dann sich plötzlich doch anschließt. Also klar, die Motherbox ist weg, aber dann ist es so auch gar kein Thema mehr. Er taucht einfach auf und dann ist es für alle völlig logisch, dass man ihm jetzt vertraut, obwohl er eben noch, keine Ahnung, kein Bock Bruce hatte. Wayne an eine Säule hochgehalten hat und gesagt, ich bringe dich jetzt um. Oder so. Also, ja, aber dann halt er hat sich ja dann ausgezogen, ist weggeschwommen. Ja, eben, was war halt so, warum vertraue ich dir jetzt plötzlich mein Leben an, gleich im Anschluss? Das war, also, es hätte mir ja schon gereicht, wenn er, also, keine Ahnung, es war also ein bisschen wenig motiviert. Also, er hat doch da mit dieser, weiß nicht, ich baue das seine. Ich habe auch keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was das ist. Aber so, ja, das fand ich auch so ein bisschen, hey. Also deine Mutter hätte das gewollt, wenn du das machst, und das wäre halt ihre Aufgabe, weil sie tot ist, ist jetzt deine Aufgabe. Ja, und dann erst so, ja, stimmt, hast du recht, passt. Aber noch schneller ist natürlich Flash dabei. Ich weiß, dass sie das als Joke verkaufen, aber ich bin trotzdem dann, ich möchte trotzdem erklären. Aber Flash macht das den ganzen Film über. Er hat die ganze Zeit dieses Gesicht so, oh, ist das cool. Also er ist halt konsistent in diesem, boah, das ist alles so geil. Und wie du schon gesagt hast, man sieht im Hintergrund, sieht man immer, was ist denn das, fahren sie doch mit dieser Plattform, fahren sie doch irgendwo hoch und alle so voll ernst und machen ihre Superheldenpose. Und der Flash steht einfach nur da, grinst und, oh, geil. Und das war doch so eine fahrende Plattform. Das sind guten Momente auch von ihm, wenn er gar nicht redet, weil seine One-Liner, die haben ja manche Momente, also manchmal nicht echt. Manchmal fand ich ihn richtig anstrengend, gebe ich ehrlich zu. Es gab so ein paar Sprüche, ich kann jetzt keinen konkreten mehr nennen, aber manchmal redet er irgendeinen Scheiß vor sich hin und ich denke, Alter, halt die Klappe. Ich fand, was ich mega witzig fand, war so, ja, also ich prügel mich eigentlich nicht, ich schub's nur manchmal Leute und lauf dann weg. Es gab ja ein paar, die funktionieren haben, oder auch, das ist halt alles schon im Trailer, aber auch dieses, wo sie halt auf dem Dach sind mit Jim Gordon und dann sind sie alle weg und er nicht und sagt, das ist schon irgendwie unhöflich. Die haben ja, also es ist ja nicht, dass jetzt nichts funktioniert hätte, aber es war halt genauso wie bei Marvel halt auch. Es sind dann so viele Jokes, ich sage, ja, okay, jetzt ist mal gut. Also ich glaube, The Flash sagt zwei ernsthafte Sätze in dem ganzen Film und der Rest sind Jokes. Und das finde ich irgendwie... Er verkauft halt seine Probleme mit Jokes. Ja. Also dass er halt kampfunerfahren ist und davor Angst hat, das erzählt er halt in dem Witz. Und ich finde, das kommt auch rüber. Aber ich glaube, er hat nur eine solche Szene und das ist das, wo sie halt diese Geiseln retten wollen. Mhm. Und Batman sagt, hey... Rette einfach mal ein und du siehst dann schon, was passiert. Mhm. Das ist halt so ein guter Moment eigentlich. Das ist auch storymäßig ein guter Moment. Ja. Zu sagen, hey, du merkst dann schon, dass du dafür geboren bist oder keine Ahnung was. Und dass das deine Aufgabe ist und du das dann automatisch erfüllen wirst, wenn du kannst, dich erstmal traust. Aber sie gehen dann nicht mehr drauf ein, sondern dann lassen sie ihn halt wieder Scheiße labern. Und fand ich irgendwie schade, weiß ich nicht. Also was ich noch zu Flash sagen wollte, also ich fand es richtig cool, wie sie ihn gemacht haben. Also seine Also wie es aussieht, wenn er schnell rennt. Diese, wie sagen wir, der Flash Force, keine Ahnung. Wo waren wir jetzt? Dritter Part. Ich habe gerade alle meine negativen Punkte abgearbeitet. Genau. Ich war gerade dabei zu sagen, dass ich es richtig cool fand, wie sie Flash umgesetzt haben. Also mit seiner Schnellrennen-Animation und sowas. Flash Force, wie nennt man das? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wenn er halt schnell rennt. So einen Namen, ich weiß nicht. Aber ich fand es mega cool, weil sie hatten halt echt starke Konkurrenz. Irgendwie den Quicksilver aus X-Men und dann den Quicksilver aus... Na gut, der Quicksilver aus Avengers war ein bisschen lame. Avengers, der war lame. Der war lame, also richtig lame. Voll gut, dass sie ihn gleich gekillt haben. Weil ich glaube, sie wussten auch so scheiße, gegen den kommen wir nicht an. Ja, aber allein schon, dass jetzt jedes Superhelden-Franchise seinen eigenen super schnell laufenden Typen hat. Ja. So, was ist denn? Aber ich fand in Justice League, also sie haben es halt originell und ein bisschen neu. Also es mit den Blitzen und sowas. Das waren Effekte, die sahen gut aus. Die haben gepasst. Ich habe es nicht verstanden, warum die Effekte so gemischt waren vom Spektrum her. Die eine Sache war ordentlich gemacht und die andere Sache war so... Hä? Ja. Nee, aber fand ich auch gut. War cool gemacht, wenn er seine Slow-Motion-Momente hatte. Also vor allem natürlich das Highlight mit Superman dann. Das war das so gut. Dieser Blick von ihm dann langsam so rüber und du merkst so, ja. Oh fuck, das ist ja Superman. Das war wirklich der einzige Mal den ganzen Film, wo ich sage, okay, das habe ich jetzt nicht kommen sehen. Mhm. Mehr davon. Leider ist es dann nicht sehr lang, diese Szene. Sie ist dann, also klären es relativ schnell auf. War auch Batmans bester One-Liner-Joke. Irgendwas blutet definitiv. Ja. Das war nicht übel. Ja. Eben, es gibt schon so Sprüche, die funktioniert haben, die auch wirklich gut waren. Aber halt nicht alles. Aber stimmt, das habe ich mir auch notiert gehabt, dass das Flash-Optik sah cool aus. Die haben sie richtig gut hingekriegt. Ja. Ja. Aber ich habe auch alles jetzt abgearbeitet. Also das Problem ist halt für mich, dass das halt immer noch kein runder Film und ich glaube, warum ich immer noch so böse bin und so hart, ist halt, weil es der fünfte Versuch ist. Und in Hollywood eigentlich, weißt du, andere Filme, wenn die nur schon... Naja, aber also ich meine... Blade Runner kriegt jetzt Kacke, weil er nicht super angelaufen ist. Das Ding ist halt, Batman vs. Superman hat ja Geld gemacht und es gibt ja auch genug Leute, die diesen Film mögen. Ja, aber wenn, es ist halt ja nicht so, wenn halt fünfmal in Folge gesagt wird, ihr macht keine guten Filme oder irgendwie... Naja, also wirklich, fünfmal in Folge, ich fand Man of Steel zum Beispiel recht... Ich fand Man of Steel echt gut. Batman vs. Superman mochte ich auch. Ja, du bist aber halt auch sehr... Da sind wir uns natürlich nicht einig, aber... wo ich dir absolut übereinstimme, Suicide Squad war scheiße. Gibt es irgendeinen Menschen, der Suicide Squad mag? Ich weiß es nicht. Also Suicide Squad war wirklich richtig schlecht. Und ja. Total also man hätte so viele coole Sachen damit machen können und dann machen sie so einen Scheiß. Also es war... Ja, und schon Wonder Woman kam natürlich eh gut an. Auch und dann Wonder Woman... Das ist der einzige, der auch wirklich... Wonder Woman war doch echt ein guter Superheldenfilm. Nee. Ja, also jetzt auch nicht außergewöhnlich für mich, aber ich finde... Weißt du, halt nicht der neue Dark Knight oder so, aber es war wirklich ein unterhaltsamer Film. Und genauso denke ich halt auch über Justice League. Es war ein wirklich unterhaltsamer Film. Ich bin auch nicht mal so, dass ich sage, Marvel-Filme sind super geil. Da sind ein, zwei dabei, die ich wirklich unterhaltsam finde. Aber ich komme auch wieder nie auf die Idee, mir irgendeinen Marvel-Film jetzt ins Regal zu stellen, weil ich finde sie auch nicht außergewöhnlich genug. Aber ich habe halt mehr das Gefühl, dass man... verstanden hat, was man machen will und das von vorne bis hinten auch hinkriegt. Und bei DC habe ich oft das Gefühl, dass sie halt, also dieser Film ist halt eindeutig eine Kurskorrektur. Ich finde, man spürt das schon. Also aber auf plötzlich haben wir Post-Credit und End-Credit-Scenes, haben sie bis jetzt nie gemacht, auf einmal. Ja, das fand ich ein bisschen blöd. Nee, weil das war das Einzige, was sie auch, wo sie gesagt haben, müssen wir nicht machen. Ja. Also der ich fand, Film ist zu Ende, wenn der Abspann losgeht. Ja, kurz. Die war ja noch ganz lustig, genau. Das war witzig, dieses Wettrennen mit Superman und Flash, das fand ich okay. Und dann aber das mit dieser Injustice League und sowas, okay. Ich habe heute gelesen, es gibt tatsächlich einen Comic dazu, wo Superman und Flash das machen. Ja, das habe ich auch gelesen. Und wie geht's wohl aus? Das ist nur unentschieden. Ja, weil irgendwelche Räuber und Betrüger das Rennen boykottieren. Ich habe nur dieses einzelne Frame gesehen, wo sie über die Finish-Line laufen und irgendeiner schreibt, it's a tie. Nee, also die machen dieses Wettrennen und dann wetten die Leute drauf. Und dann manche Gangster manipulieren halt dann das Rennen so, dass halt es wie ihr und Dings, und dann müssen Superman und Flash halt währenddessen die Gangster noch abwehren und dann gehen sie halt zusammen ins gleichzeitige Ziel. Ja. Nee, also das habe ich nicht verstanden mit der End-Credit-Scene. Wohlgemerkt auch, weil das der Callback war zu Batman vs. Superman, den ich nicht gebraucht habe. Du wahrscheinlich, du hast daran gefeiert. Ich glaube, du bist der eine Mensch auf der Welt, der sagt, Jesse Eisenberg ist perfekt besetzt. Also Jesse Eisenberg ist der Wahnsinn. Einfach dieser komplett durchgeknallte... Super. Also vielleicht ist es Absicht, dass sie wollen, dass wenn man ihn sieht, ihm einfach nur eine reinhauen will. Ja, er ist doch so ein Comic-Bösewicht. Ich finde das richtig, richtig cool. Er ist weder bedrohlich noch irgendwas. Er ist einfach nur ein Depp. Ja, das macht ihn noch so witzig. Aber er ist immer noch Max Zuckerberg. Er ist total der Depp. Er ist komplett behindert, bescheuert. Entschuldigung, nicht behindert. Bescheuert im Kopf. Aber trotzdem ist er halt so eine Bedrohung, weil er einfach verrückt ist und die krassesten Sachen machen kann. Ja. Wie jetzt hier, jetzt heuert er die ganzen Bösewichte an und macht seine Injustice League. Die Injustice League, ja. Eieiei. Ich weiß nicht. Also im Namen muss man schon sagen, sind die Marvel-Filme besser. Avengers hört sich halt einfach besser an als Injustice Dabei League. Ist die Justice League älter als Avengers. Mhm. Gab es zuerst. Aber ich will das nur über den Plan. Ich bin auch nicht jemand, der jetzt sagt, die Marvel-Filme sind perfekt oder so. Aber sie sind halt runder, sodass ich das Gefühl habe, dass mehr eine... Da ist eine klare Linie dahinter und man hat gesagt, okay, der Film soll von dem und dem handeln, macht bitte aber natürlich 5 Querreferenzen rein, damit wir immer alles schön teasern können, was immer das Anstrengendste an Marvel-Filmen ist, wenn sie immer meinen, sie müssen, können den Film nicht für sich selber stehen lassen. Aber es ist halt insgesamt ein bisschen runder, man sieht die Ecken und Kanten nicht so stark. Und bei dem Film, also das Problem war schon in der ersten Hälfte für mich, dass ich gar nicht das Gefühl hatte, dass eine Story sich entwickelt, sondern sie müssen halt alle möglichen Szenen zu jedem machen. Es kommt eine Szene Cyborg, dann kommen wir in eine Szene Wonder Woman, kommen wir in eine Szene Cyborg, dann kommen wir in eine Szene Aquaman. Ja, das stimmt. Damit die halt alle sowas zu tun kriegen, aber es passiert halt eigentlich gar nichts. Ja, ich fand auch oft, dass er halt relativ zusammengestückelt gewirkt hat. So manchmal kam halt einfach, also plötzlich die Szene dann, als plötzlich Steppenwolf kommt, das war irgendwie so plötzlich. Also man ist ja gar nicht darauf vorbereitet worden, dass jetzt eben die Amazonen kommen. Es war halt einfach plötzlich Amazon. Ja, und genau. Hier ist der Bösewicht. Und ja, komm, dann sprichwörtlich aus dem Portal aus dem Himmel raus und los geht's. Ja, das ist auch so instant vorbei, wenn er, sobald er seine Motherbox hat, also man kann nicht weg. Also man hätte das sicher schöner inszenieren können. Bin ich auch da. Ich finde jetzt auch Justice League fand ich jetzt echt auch nicht so gut wie Batman vs. Superman. Also Batman vs. Superman hat mir persönlich einfach besser gefallen als Justice League. Aber trotzdem hatte ich echt richtig viel Spaß mit Justice League. Ja, also ich fand eben, also, wenn ich das schon sage, ich finde auch, dass die Kritiken unnötig hart sind. Mhm. Dieser Film ist nicht rund oder so, aber also er ist so, es ist ein Film. Ich kann von Anfang bis Ende folgen und es ist nicht so, dass irgendwas in dem Film vorkommt, wo ich mir denke, was für eine Scheiße ist das denn gerade? Also eben, er hat so wie ein stinknormaler Blockbuster, der seine Schwächen hat und seine Stärken, aber er wirkt nicht wie ein komplettes Mess, wo 40 Leute dann rumgeschnitten haben, obwohl es tatsächlich vorgekommen ist, weil halt einfach da ein persönlicher tragischer Fall passiert ist. Und deswegen, ich weiß nicht, was er eben, ich glaube 50 von 100 ist der Metacritic-Score in dem Dreh. Ich glaube, Rotten Tomatoes ist noch schlimmer. Also Ich glaube, mittlerweile ist es halt einfach gerade in irgendwie DC-Filme zu bashen. Weil die Kritiker, die haben auch schon, also vor allem DC hat halt Filme auch gekriegt, Bewertungen gekriegt, die über alle Maßen gut waren. Dark Knight und so ist nicht so lang her. Der Film ist von 2008. Ja, aber es kam halt Batman vs. Superman und dann haben die Leute den halt gehasst und jetzt ist es halt cool. Was sicher auch schon der Fall ist, und mir geht es ja auch so, ich habe auch diese Franchises satt, also auch Marvel. Thor habe ich noch nicht gesehen, gucke ich mir schon, ich gucke die auch immer noch an, aber ich kann dafür nicht sprechen, wenn dieses Infinity War jetzt mal durch ist. Mhm. Dann weiß ich nicht, ob ich das weiter gucke, weil ich finde es schon sehr anstrengend, es ist fast schon eine Serie, es ist gar keine Filmreihe mehr, sondern es ist halt die ganze Zeit irgendwie, habe ich das Gefühl, ich muss das jetzt gucken, sonst verstehe ich Film 17, verstehe ich nicht, wenn ich nicht Film 7, 8 und 10 gesehen habe. Ja, aber das ist ja, also ich meine, das ist ja das Prinzip, es sind ja quasi einfach nur Episoden in Filmlänge. Ja, aber... Und das finde ich, also keine Ahnung. Es dürfen ja auch Anspielungen sein, so wie zum Beispiel jetzt diese Green Lantern-Anspielung, die ist da drin, aber es ist völlig egal, ob ich den Green Lantern gesehen habe, ob ich weiß, wer das ist, Es ist völlig egal, das ist ein netter Joke für jemanden, der es kennt. Ja. Also ich würde das so vergleichen wie mit guten Kinderfilmen, die so Jokes für Erwachsene drin haben. Ja. Und die Kinder merken es nicht, aber sie merken auch nicht, dass sie was nicht verstehen. Ja. Und dann gucken sie den Film, finden den super toll. Und du hast aber eben jetzt in dem Fall als jemand, der ein bisschen nerdiger ist, oder sich ein bisschen damit auskennt, hast du so, guck mal, da haben sie noch was für mich eingebaut. Mhm. Aber die Balance, finde ich, kriegt auch Marvel nicht mehr so gut. Ja, das finde ich bei Marvel, man merkt halt, sie zeigen was, hier, das ist jetzt ein Easter Egg, das müsst ihr kennen. So, ja. Das war jetzt mit diesem, also wir sagen jetzt schon öfters zusammen, das mit diesem Green Lantern Easter Egg, das war Kämpfer aus anderen Welten. Und man hätte es halt auch verpassen können, wenn man es nicht gesehen hat. Das war halt egal einfach. Ja. Und das war echt gut gemacht, hat mir jetzt gefallen. Ja, ich meine, beim Marvel wird es halt immer deutlicher, je näher die jetzt ihrem Infinity War kommen. Also in jedem Teil ist irgend so ein scheiß Stein wichtig und es gibt eigentlich macht auch keinen Sinn eigentlich, warum das dann so wichtig ist, nur weil du halt das größere Ganze die ganze Zeit sehen musst. Ja. Und irgendwie widerstrebt mir das, weil ich halt finde, Filme müssen immer noch für sich selber stehen. Und nee, ich finde nicht, dass sie ein Recht haben zu erwarten. Wir reden ja nicht von 5 Teilen oder so. Weißt du, wenn du sagst, okay, dass du Herr der Ringe 3 nur verstehst, wenn du 1 und 2 gesehen hast, das ist klar. Weil das ist eine überschaubare Menge, aber ich glaube, Marvel ist bei Film 15, 16, ich weiß es nicht. Weißt du, what the hell, nächstes Jahr sind es 10 Jahre und in der Zeit haben die halt einfach 15, 16 Filme rausgebracht. Ja, irgendwann habe ich auch keine, also ich möchte auch, keine Ahnung, ich möchte mit Batman vs. Superman gucken können, bei DC, ohne dass ich mir das Spiel geguckt haben muss. Aber es geht nicht. Kannst du. Ja, nicht wirklich. Also, doch, kannst du. Also der Anfang spielt schon klar darauf an, dass du ich finde, das wird halt relativ angenehm erzählt, was vorher schon passiert ist, auf eine relativ unauffällige Art und Weise. Es ist nicht so, dass einfach das passiert und wenn man den Man of Steel vorher nicht gesehen hat oder weiß, was da passiert ist, ist nicht so, dass man dann komplett irgendwie ahnungslos ist. Also man sieht irgendwie Zeitungen, die rumfliegen und... man sieht den Kampf und dann, es wird auch immer wieder erklärt, dass diese General Zod halt noch da ist. Es gibt keinen Grund dafür. Also uns wird ja dann wird ja als Zuschauer ja gar nicht klar, dass Superman nicht der Böse ist. Den Kontext hast du, weil du halt... Ja, das ist ja die Frage im Batman vs. Aber das ist ja die Frage, stellen sie ja im Batman vs. Superman. Die Leute denken ja, dass Superman böse ist. Deswegen gibt es diese Gerichtsverhandlung und dann am Ende sehen sie, ach nee. Vielleicht ist er doch nicht so scheiße, wie wir gedacht haben, dass er ist. Ich glaube, Batman vs. Superman machen. Ich glaube, dieses Thema... Batman vs. Superman, 2 Jahre später. Einfach den Film nochmal gucken. Ja, wir können den Ultimate Cut gucken. Nee, so sorry, Mann, es tut mir echt leid. Also, wir gucken jetzt echt mal wieder was, aber 3 Stunden, nee. Also dafür gibt es zu viele Elemente in diesem Film, auf die ich keinen Bock mehr habe. Ich möchte Jesse Eisenberg nicht nochmal sehen, wie er irgendwie ein Gummibärchen in den Mund schiebt. Das ist kein Gummibärchen, das ist ein Bonbon. Oder die Nase runterläuft, einfach aus, keine Ahnung, welchen Gründen überhaupt. Ich weiß nicht, warum er im Knast am Schluss steckt und dann ihm eine Träne runterläuft, während der tick macht. Keine Ahnung, was der sich gedacht hat, als er diese Rolle angenommen hat. Vielleicht wollte er gerne den Joker spielen, hat sich gedacht, Leute, ich freue mich jetzt wahrscheinlich, mal. Wahrscheinlich spielt Schauspieler Jesse Eisenberg gar nicht so. Sie haben ihn nur in seiner natürlichen Umgebung gefilmt. Wie würdest du dich fühlen, wenn du nochmal Mark Zuckerberg spielen müsstest, aber auf Kokain oder ich weiß es nicht. Keine Ahnung, was da schiefgelaufen ist. Aber, ja, aber Justice League, also, du stehst immer noch eindeutig hinter diesem Universum. Ja, also ich freue mich auf mehr Einträge. Ist Aquaman das nächste? Oder? Aquaman ist das nächste, ja. Okay. Und also vielleicht ist auch Aquaman das letzte. Also Justice League hatte ich eigentlich gesagt, ich wollte ja Justice League schon nicht mehr gucken. Also Aquaman haben sie mir interessant genug verkauft, durch das Casting und wie der Typ rüberkommt. Ja, Jason Momoa, perfektes Casting für alles. So stellt man sich... Ich kann mir vorstellen, wenn ich halt dann zu der Zeit, so wie jetzt auch Justice League lief jetzt in der Woche an, wo nichts sonst angelaufen ist, ja, könnte ich mir vorstellen. Aber Cyborg... Ja, Cyborg, sorry, ich weiß auch nicht. Also den Cyborg-Film, also wow, also da müssen sie schon einiges machen, dass der wirklich gut wird. Also. Die sollen den einfach jetzt gleich wieder rausschreiben, die sollen jetzt irgendwie in Aquaman eine Szene haben, dass Cyborg jetzt irgendwie weg muss und dann halt stattdessen nochmal Green Lantern nochmal versuchen oder ich weiß es nicht. Ja, und halt einfach gar keinen neuen dazu nehmen, passt auch. Also, oder wie heißt Martian Manhunter? Ja, der Marsianer, das ist einfach eine miese Figur, weißt du, ich kenne nämlich nichts von dem. Ich weiß nur, dass der komisch aussieht und auch irgendwie super stark ist, aber... Mach mal mit dem was, den kennt ihr Schwein. Das wäre echt cool. Das wäre dann so der Vision von Avengers. Ich dachte auch, dass der mehr so der Typ ist, der die Sachen organisiert, aber vielleicht habe ich das falsch. Ah, nee, es ist wirklich Batman. Also Batman ist der auch alle zusammengebracht hat und der halt alles macht. Ja. Naja. Ja, also ich kann es aus meiner Sicht nicht wirklich empfehlen, außer man ist natürlich schon ein großer Fan. Weil wenn man ein Fan von dem DC-Universum ist, dann wird der Film auf gar keinen Fall ein Ausrutscher ins Negative. Sondern er macht auch Dinge richtig. Also ich würde sagen, wenn euch Wonder Woman gefallen hat, dann gefällt euch der auch. Ja, Wonder Woman ist stärker. Also Wonder Woman hat eben, was Wonder Woman unterscheidet, ist, dass sie mehr Fokus auf Charaktere gelegt haben. Und der Film kann das einfach nicht, weil halt ein Studio sagt, ihr macht nur 2 Stunden, aber hey, bitte stellt mal 5 Figuren vor. 2 davon kennen wir schon ein bisschen, aber die anderen sind im Grunde leere Seiten für uns und ihr müsst die jetzt sympathisch machen innerhalb von 2 Stunden, aber gleichzeitig noch einen Bösewicht abhandeln und auch noch alle Fehler, die wir in den anderen Filmen begangen haben, so ein bisschen korrigieren und das in die richtige Bahn lenken. Und das ist halt das, warum Wonder Woman für mich da eindeutig gewinnt, weil es ist fokussierter, es ist auf eine Person und... Wonder Woman ist tatsächlich auch ein eigenständiger Film. Ja, eben, ist halt komplett egal. Also für Wonder Woman ist halt der einzige, wo ich nie das Gefühl hatte, ich müsste jetzt wissen, wer Batman ist. Also dieser Anfang, als sie im Louvre ist und Batmans Auto kommt und ihr das Foto gibt, so bist das du. Aber das ist so wirklich das Einzige, das den Film mit dem Universum irgendwie verbindet. Ja, und selbst das, wenn du es nicht verstehst, dann denkst du halt, okay, sie hat irgendwie. Man hat es halt nach 2 Minuten wieder vergessen. Und, das erinnert sie jetzt an ihre alte Zeit. Aber nicht mal das brauchst du, um es zu verstehen. Also es ist halt einfach ein Rückblick, an den sie sich erinnert, weil sie das Bild anschaut. Punkt. Aber ich wollte noch eins wollte ich noch sagen zu Justice League. Ich fand den Anfang richtig cool. Das Lied, das lief, der Vorspann. Ich hatte so Gänsehaut, ich weiß nicht. Aber das ist ein Leonard Cohen-Cover. Ich weiß nicht, was Zack Snyder für ein Problem hat. Ich fand das richtig cool. Wieso der immer so komische Cover von Leonard Cohen nimmt? Weil hat er das in Watchmen nicht auch schon? Hier, wo Silk Spectre oder wie sie heißt und Night Owl haben doch dann Sex. Halleluja, ja. Aber ich glaube, das ist auch ein Cover. Nein, ich glaube, das ist das Original. Nee, das ist, glaube ich, nicht das Original. Echt? Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, das ist auch ein Cover. Warum, Mann? Was ist denn sein Problem? Warum kann er nicht einfach original Leonard Cohen nehmen? Ja, also ich mochte das Lied am Anfang. Ich wusste auch nicht, von wem das war. Ne? Nee, aber genau in dem, es ist jetzt natürlich nur eine Kleinigkeit, aber ich finde das nicht okay, was sie am Anfang machen. Also ich bin nicht jemand, der, also Schwarzer Moor ist voll okay, aber David Bowie und Prince mit Superman abzulichten und zu sagen, das ist sind sie auf ihren Heimatplaneten zurückgekehrt? Sorry, too soon. Also David Bowie in den Schmutz zu ziehen, einfach nur, weil man jetzt einen netten Joke machen will. Nein, das war nicht Schmutz, das war nicht Schmutz. Hallo. Das ist nicht okay. Hallo, das war David Bowie, Prince und Superman zusammen. Ja, also Superman ist ja für die Menschen, das ist ja in dem Anfang vorgestellt, Superman war für die Menschen Hoffnung. Ja, und als er weg ist, trauert die komplette. Ja, aber als. Nein, aber die ganze Menschheit trauert um Superman und genauso trauern sie halt um David Bowie und Prince auch. Also sie haben auf eine Ebene mit Superman gestellt. Eben. Für mich war das ein Kompliment. Ja. Und ein kleiner Joke. Die Frage ist, wie man das sieht. Ist Superman der größere Held oder ist es David Bowie? Und für mich ist es David Bowie. Und dementsprechend zu sagen, Superman ist... Ja, aber Superman... In deiner Welt existiert halt Superman auch nicht wirklich. Und in der Welt von diesen Filmen existiert halt Superman. Und ich sag's dir, wenn bei uns irgendwie so ein Alien kommt, der irgendwie fliegen kann und Laseraugen hat und mega stark ist und mega schnell, dann ist es ein Kompliment, wenn Künstler auf die gleiche Ebene wie dieser Superman gestellt werden. Dass sie im letzten Teil noch Superman hassen, bis er tot ist, und plötzlich mögen ihn die Leute. Also das ist ja eh schon ein Problem, ja, weil er die, weil Batman vs. Superman hatte. Ja, aber sie wissen, dass ach Mann, du hast Batman vs. Superman eigentlich gesehen? Ja, das ist ja doch, aber das ist warum doch genau... Warum machen sie plötzlich einen auf traurig, wenn sie vorher noch sagen, so ein Wichser? Ich glaub, ja, aber genau, und darum ging es doch. Darum ging es doch. Die Menschen sind getrickt worden. Oh, meine Güte. Oh mein Gott, du hast den Film nicht verstanden. Nee, auf jeden Fall nicht. Die Menschen... du hast ihn offensichtlich wirklich nicht verstanden. Oh mein Gott, kein Wunder, dass du ihn nicht magst, wenn du ihn nicht verstehst. Nee, sorry. Die Menschen sind ausgetrickst worden, zu glauben, dass Superman böse ist. In Man of Steel deswegen, auch schon, oder warum mögen sie nein, in Man of Steel hat er das erste Mal... Jetzt sei mal leise. Im Man of Steel wissen die Menschen noch nicht, dass Superman existiert. Die Menschen wissen erst, dass Superman existiert, bis er Metropolis, in Schutt und Asche liegt. Das ist the dawn of Superman, weißt du? Wie auch schon der Anfang von... Also eigentlich rettet er als Kind schon Leute. Ja, aber sie wissen ja nicht, dass es Superman ist. Und am Anfang von... Fuck, du bist... Oh, ich hab passt. Nein, am Anfang von Batman vs. Superman kommt eine riesige Title-Card, wo steht, Mankind is introduced to the Superman. Und dann kommt Superman, wie er in Metropolis in Schutt und Asche liegt. Die wissen nicht, dass General Zod erst böse ist und keine Ahnung. Wer klärt das für sie auf? General Zod hat dann einen scheiß Broadcast gemacht und hat gesagt, er ist jetzt böse und möchte den Superman haben. Aber dann sehen sie einfach, wie zwei Leute... Sie sind immer noch gegen ihn. Nach dem Broadcast sind sie definitiv... Sie sind gegen ihn, bis er stirbt. Also es gibt News... Nein. Du hast Batman vs. Superman nicht gesehen. Es gibt diese... von Superman an den Galgen hängen. Ja. Lass mich halt mal fertig erzählen. Alter, also die Menschen werden ausgetrickst, dass sie denken, Superman ist böse. Deswegen der Anfang in der Wüste. Deswegen diese Söldner, die Leichen verbrennen, um es ausschauen zu lassen, als hätte Superman die ganzen Dorfbewohner getötet. Deswegen gibt es diese Gerichtsverhandlung. Aber gleichzeitig gibt es auch noch Menschen, die das nicht glauben. Deswegen diese Superheldenmontage, als er die Dingskapsel rettet in Mexiko, dieses brennende Haus, als die Menschen halt kommen und ihn halt vergöttern. Ja. Also ein Teil der Menschheit mag ihn, aber ein Teil halt nicht. Und deswegen gibt es diese Gerichtsverhandlung. Und am Ende von diesem Film kommt Doomsday, den Superman tötet, indem er sein eigenes Leben opfert und die Menschen verstehen, fuck, nee, der Typ will eigentlich nur, er hilft uns, er hat uns vor der sicheren Zerstörung bewahrt. Okay, und das wird den Menschen da klar. Gegenargument. Komischerweise, in dem einen chaotischen Battle haben die Leute keinen Überblick scheinbar, wer der Gute und der Böse ist, in dem anderen schon. Weil, sorry, Doomsday ist genauso unübersichtlich. Es ist ja kein Mensch da, der es sehen kann. Doch, es fliegen Helikopter mit Kameras rum. Und bei Man of Steel nicht, oder was? Natürlich, das ist mitten in der Stadt. Natürlich hat, also man sieht das, glaube ich, aus der Perspektive von den Leuten unten, wie sie Handykameras und sonst was nachdenken. Ja, aber sie wissen, oh mein Gott. Ja, aber es sind zwei Dudes, die gleich aussehen und gegeneinander kämpfen. Was heißt die gleich aussehen? Was soll denn das heißen? Sie sehen überhaupt nicht gleich aus. Naja, kannst du einen Dude von einem anderen Dude unterscheiden, wenn die 200 Meter in der Luft durch die Gegend düsen in Schallgeschwindigkeit? Und regelmäßig landen sie auf dem Boden zwischen den Leuten und natürlich sieht man das. Es werden ja immer wieder auch Newscasts gezeigt. Ja, die beiden sind. Trotzdem hat er in diesem Kampf lauter viele Menschen getötet. Und deswegen, das war Fernseher. Die Leute sehen ja auch General Zod. Nein, aber das ist doch der Konflikt von Batman vs. Superman. Dass sie nicht wissen, ob Superman einfach allein... Meine Güte, nee, ich diskutiere mit dir nicht mehr über Batman vs. Superman. Du hast den Film einfach nicht Batman verstanden. Batman sagt noch den Satz, wenn es auch nur die geringste Chance gibt, dass er gegen uns ist, und dann müssen wir sie ernst nehmen und dann ist er unser Feind. Ja, ganz genau. Das ja, ist weißt du, das ist Logik. Das ist eine Trump-Logik. Das hat nichts mit einer guten Drehbuchschreiberei zu tun. Batman ist doch in dem Film auch total bescheuert. Um das ja, geht's doch. Das sagt doch Alfred. Das ist doch auch meine Fresse. Du hast den Film nicht gesehen. Okay, aber dann sag mir mal, wofür Batman bekannt ist. Er ist der beste Detektiv aller Zeiten. Wenn Batman dumm ist, aber Batman ist doch nicht dumm, Batman kommt nur von... Du hast gerade gesagt, er ist ziemlich bescheuert in dem Film. Ja, weil er vom Weg abgekommen ist und das sagt Alfred ihm doch auch. Er ist halt so mega abgefuckt, er hat mega die harte Scheiße gesehen und deswegen denkt er nur das Schlechte von jedem. Aber bei unserer und deswegen nimmt er... ein Argument für die eine Richtung und ich finde eins für die andere. Das ist das Problem, ich erzähle dir ja nur, was in dem Film passiert. Ja, ich dir auch. Nee, natürlich. Du vergisst dann immer andere Sachen, die passiert sind. Batman ist seit, keine Ahnung, 30 Jahren die Figur, die alles Mögliche ja, aber wenn kann, wir reden von Batman vs. Superman, da wird gezeigt, dass er abgefuckt ist. Da wird gezeigt, dass er Sachen auflösen kann. Ja, aber da wird gezeigt, dass er abgefuckt ist, dass er die Scheißwelt nicht mehr das sehen kann. Ja nicht dumm. Und dann. Ja, mein Gott, ich habe jetzt einmal. Nein, aber ich habe jetzt. Nein, ich sage ja nicht doof. Ja, mein Gott, ich habe jetzt. In seinem Verhalten. Nein, er ist nicht doof. Er ist einfach nur. Er nimmt nur das Schlechteste an von den Menschen. Und deswegen geht er auch davon aus, dass jemand, der die größte Macht hat, also der stärkste Typ auf der ganzen Welt ist, dass der diese Macht auch irgendwann gegen die Menschen richtet. Davon geht er aus. Weil er gesehen hat, wie scheiße Menschen zueinander sind. Also geht er davon aus, dass Außerirdische nicht anders sein werden. Ja, auf Dauer. Dass Batman vs. Superman definitiv der Figur, dass Batman nicht treu bleibt, ich glaube, da kann man nicht groß darüber diskutieren, weil Batman bringt Leute um. Also dass Zack Snyder Dinge verdreht, um irgendwie seine Story naja, zu also rechtfertigen. Batman bringt auch in Dark Knight Leute um. So ja, ist aber ja nie nicht. Bewusst. Das ist nie, also, sorry, hat in dem Fall hat er Maschinengewehre auf seinem Auf seinem Bein und ballert durch die Gegend. Deswegen hat doch Alfred diesen tollen Dialog, wo er dann sagt, irgendwie, keine Ahnung, diese Welt. Nur weil eine Figur einen Fehler, das ist das, was ich bei Deadpool auch nicht gut fand. Das ist ein cooler Film. Aber nur weil ein Film sagt, wir sind uns bewusst, dass es Fehler gibt, aber wenn wir die Fehler trotzdem machen, ist es nicht besser. Nein, aber der Film macht ja nicht den Fehler, Batman macht es. Ja, Batman. Das ist ja ein Drehbuch. Ich meine, irgendwer hat es ja, gemacht, aber Batman ist halt zu dieser Figur geworden, weil die Welt so beschissen ist. Deswegen hat er seine Prinzipien aber aufgegeben. Und es gibt einen fucking Dialog mit Alfred, wo er darüber diskutiert, warum er jetzt Menschen tötet. Also, es ist nicht motiviert, dass eine Figur, die ganze Zeit für was anderes steht. Deswegen, aber mein Gott, du hast den Film nicht gesehen. Das nervt mich jetzt gerade wirklich. Nee, wenn jemand fünf Sätze sagt, Tobi, und eine Figur, aber dann mach einen anderen Film. Dann mach einen Film mit deinen eigenen Superhelden, denk dir die aus und dann kannst du tun, was du willst. Aber wenn du Batman nimmst, dann gibt es eine gewisse Ikonografie und eine gewisse Geschichte, die diese Figur mitbringt. Ja, eben. Und diese Geschichte haben sie halt genutzt, um zu zeigen, Batman bringt auf einmal Menschen. Also das macht ja, nee, wir reden jetzt nicht mehr über Batman vs. Superman, weil ich kann dir dreimal das Gleiche sagen und du glaubst mir nicht, was ich sage. Weißt du? Nee, genau. Ich sage nicht, dass ich das nicht glaube. Aber es ist halt so im Film erklärt. Aber du musst einsehen, dass man für beides Argumente finden kann. Ja, willst du dann eine Stunde lang irgendwie Alfred auf Batman einreden sehen, dass er aufhören soll, Menschen zu töten? Nee, aber du sagst, es gibt nur eine verständliche Logik in diesem Film. Und das ist ja, also das ist halt die Narrative in diesem Film, keine Ahnung. Nee, ich würde sagen, dass diese Narration eindeutig interpretierbar ist und dass Zack Snyder leider nicht eindeutig genug arbeitet. Aber ich verstehe, wie kann man es denn nicht noch eindeutiger machen? Das ist, glaube ich, eine 10-minütige Szene, als er mit Alfred in der Batcave ist und Alfred ihm sagt, der Dialog kommt sogar im Trailer vor. Er sagt ja so, new rules, und dann sagt er, ja, this world turns good man cruel. Ja. Und genau um das geht's, aber Batman ist scheißegal. Wenn du sagst, hast du keine Motivation gegeben. Du kannst sagen, du bist jetzt plötzlich böse, aber motiviert ist es trotzdem nicht. Aber die Motivation von Batman ist doch, fehlen die Fakten. Also ich sag dir dreimal schon das Gleiche. Batman macht das seit wie lang? 30 Jahren? Genau. Und er hat so viel Scheiße gesehen und jetzt hat er da keinen Bock mehr drauf, weil offensichtlich. Aber das ist nicht Batman. Batman ist nicht der Typ, der sagt, mir reicht's. Aber das ist aus Batman geworden in diesem Universum. Nee, das ist auch nicht in. Ja, Mann, willst du einen Batman von vor 20 Jahren nochmal sehen? Nee, also ich glaube, Dark Knight ist von 2008. Ich weiß nicht, von wann Dark Knight Rises ist. Ich glaube 2012. Also es ist nicht, wir reden hier nicht von Jahrzehnten, sondern von vor 4 Jahren oder so. Aber nur, ich meine, keine Ahnung, er hat offensichtlich in Batman Begins, im Dark Knight und in Dark Knight Rises hat er offensichtlich auch Leute umgebracht. Aber da ist es halt nicht thematisiert worden. Beziehungsweise da ist es halt nicht gezeigt worden. Nicht mit einer bösen Absicht dahin. Also Batman ist in Batman vs. Superman ein Serienkiller. Der bringt ganz bewusst Leute um. Ja, eben. Und das wird halt. Aber das ist nicht für mich motiviert in seiner Person. Aber es wird halt, mein Gott, es wird halt erklärt. Passiert ist. Also das ist halt nicht. Warum macht das denn dann überhaupt? Die Logik wäre dann zu sagen, warum ist er überhaupt noch Batman? Wenn er eigentlich keinen Bock mehr auf die Scheiße hat. Ja, das ist ja jetzt in Justice League auch klar geworden, dass er da nicht mehr so lange mitmachen kann, dass ja, er da nicht mehr so viel Bock hat. Aber in Batman vs. Superman, da hattest du diesen Kontext zu Justice League noch nicht. Wie war es in Batman vs. Superman motiviert, dass Batman, wenn er keinen Bock mehr auf das hat, warum geht er da nicht einfach? Ja, weil es sonst kein anderer tut. Und in Justice League hat er endlich jemanden gefunden, der das dann für ihn tut. Warum fühlt er sich denn überhaupt noch verpflichtet, wenn er eigentlich das alles scheiße findet? Wem gegenüber? Den Opfern. Den, hä? Wem? Also eindeutig nicht mehr seinen Eltern, weil das ist ihm scheinbar eben. Nein, dann warum? Aber den Leuten, denen halt Schlechtes passiert. Den fühlt er sich. Aber, ne. Ja, aber nee, können wir. Ich werde jetzt. Nee. Nee, ich sag dir seit einer halben Stunde das Gleiche. Aber wie das Problem ist. Nein, aber du sagst halt, nee, ist nicht so, aber es wird halt nee, so im das Film. Das sag ich nicht. Aber es wird halt so im Film erklärt. Ich kann ja nicht mehr sagen, als im Film erklärt wird. Und du sagst so, nee, das reicht ja nicht. Und dann kann ich halt auch nicht mehr machen. Erklärung wäre für dich, dass es eindeutig ist. Und ich sage nur, es ist nicht eindeutig. Sondern aber es wird eindeutig erklärt. Es ist zweideutig. Aber schau, das ist das. Du bist in diesem Film gegangen und hast gesagt, ah, scheiße, Batman nee. Tötet, jetzt habe ich da keinen Bock mehr drauf. Nee, überhaupt und es, nicht. Und es genau darum geht. Es ist nicht eindeutig. Zack Snyder hat leider schlampig gearbeitet. Du kannst beides so sehen. Ich sage nicht, dass deine Interpretation falsch ist, sondern dass es definitiv auch noch eine andere gibt. Und dass die nicht an den Haaren herbeigezogen ist, weil sie ist da. Also sie geben immer wieder, eben, sie motivieren, also sie sagen ja, hey, guck mal, Herr Brandon, der macht irgendwie kranken Scheiß. Aber für mich geben sie keine gut genug Erklärung, warum er es tut. Sie können kacke einfach sagen, du hast dich irgendwie verändert. Warum? Kriegen wir ein paar Szenen zu sehen? Kriegen wir irgendwas zu sehen, was passiert ist? Wir kriegen ein Robin-Kostüm. Oh, the joke is on you. Ist schon mal narrativ nicht gut gelöst, weil das kannst du nur verstehen, wenn du die Comics erkennst und dir das alles im Nachhinein angeschaut hast. Im Film wird es überhaupt nicht erklärt. Es wird in keiner Form erklärt, was mit Robin passiert ist. Es wird einfach vorausgesetzt, dass du als Zuschauer weißt. Das ist nicht gut gelöst für einen normalen Zuschauer. Das ist einfach eben wie halt bei Justice League auch, nur auf eine nette Art und Weise. Sie sagen, du bist Fan und entweder verstehst du das und entweder ist dir das wichtig oder es ist dir nicht wichtig. Ja, aber dann ist dir auch scheißegal, also wenn du kein Fan bist und wenn dir das nicht wichtig ist, dann ist dir auch scheißegal, ob Batman jetzt tötet und Waffen schießt. Nee. Ja, doch, okay, also keine Ahnung. Ist ja okay, wenn Batman tötet, wenn sie es mir motivieren, wenn sie mir dann erklären, hey Leute, übrigens, unser Batman ist anders, weil das und das ist passiert. Aber diese Erklärung wird nicht eindeutig genug für mich gegeben. Da ist ein anderer. Ja, aber dann kann ich dir nicht helfen. Also nein, mir hat es gereicht. Mehr kann ich nicht sagen. Aber du gehst da auch aus einer Fansicht heraus ran und nicht aus einer Sicht, das muss jetzt einfach nur ein Film sein, der völlig ohne Kontext außenrum funktionieren muss. Das ist eigentlich der semiotische Ansatz, ist ein Film, muss aus sich selbst daraus funktionieren. Ohne. Ja, aber das sind halt diese Comicfilme nicht. Nee, aber Marvel, sorry, das muss man sagen. Ein Iron Man, ich habe noch nie in meinem Leben einen Iron Man Comic angefasst. Ich habe Iron Man 1, 2, 3, ich habe Thor, ich habe sie alle ohne Kontext verstanden. Ja, aber Iron Man hat definitiv auch nicht solche Themen wie Batman vs. Superman. Also Batman vs. Superman hat ambitionierte Themen. Ja, aber Iron Man ist halt Iron Man. Civil War hat definitiv Themen von wegen, wir müssen Superhelden kontrollieren und was, wenn sie uns gefährlich werden. Ja, genau das gleiche Thema. Aber Civil War funktioniert einfach für sich. Das ist nicht, dass das ein heiliger Film wäre. Ich finde Batman vs. Superman, ja, wir könnten jetzt da noch stundenlang drüber reden. Ich finde halt Batman vs. Superman funktioniert für mich einwandfrei. Ich habe den jetzt bestimmt schon über 10 Mal gesehen. Ich finde den richtig gut. Aber du siehst da keinerlei Stelle, wo du sagst, hier ist irgendwas holprig. Naja, ich sage ja nicht, dass er perfekt ist, aber ich sage, dass er mir unglaublich... Nicht perfekt, aber gibt es nicht Stellen, wo du sagst, hätte man da vielleicht nochmal was ändern sollen, damit es vielleicht klarer wird, zum Beispiel Motivationen von Figuren? Für mich, also wie gesagt, ich habe auch die Ultimate Edition gesehen, vielleicht klärt die nochmal einiges auf. Ich weiß gar nicht mehr, was nicht drin ist in der normalen Version. Ja, aber das ist ja nochmal ein anderes Thema generell, die Ultimate Edition. Was passiert, wenn ein Film so zerschnitten wird? Ja, das also ist das Studio, aber das ist das Studio, das ist nicht Zack Snyder. Naja, aber auf der anderen Seite sind wir uns einig, dass Zack Snyder der Schirmherr über dieses Universum ist. Die Frage ist, wo sagen wir, sein Einfluss hört auf? Beim Geld. Wo ist er schuld dran und wo war nicht? Es ist ja schon gedreht worden, es hat ja nichts mehr mit Geld zu tun. Ja, ja, weil aber gedreht ist das Zeug, es muss nur noch hergenommen werden. Aber ich glaube, das Ding ist halt, Studios wollen halt keine 3-Stunden-Filme haben, weil weniger Leute reingehen, das heißt weniger Kohle. Und ein Zack Snyder, der aber so eine Vision hat von diesem Film, der dann 3-Stunden-Epos machen will. Ja, warum lasse ich ihn denn dann vorher wild drauf losdrehen? Also dafür gibt es ja Produzenten, die schon während dem Dreh gucken, du, hey, ja, aber ich würde mach immer das hier mal alles ein bisschen geradliniger, ohne dass du jetzt hier ausschweifst. Ja, es wird ja immer mehr gedreht, als dann verwendet wird. Ja, eine halbe Stunde, und das ist ja nur das, was brauchbar ist. Dann sind sicher noch ein paar Sachen drin, die man sagt, ja, die können wir das in der Kontrolle. Du kannst bestimmt jeden Film eine halbe Stunde länger machen. Ist ja nicht. Nee, aber das ist halt tatsächlich. Aber das ist halt das Problem. Der Film hätte halt diese halbe Stunde wirklich zusätzlich gebraucht. Und wenn man die Ultimate Edition sieht, dann weiß man auch, dass der Film, dass es einfach nur weggeschnitten worden ist, um ein bisschen mehr Geld zu bekommen. Das finde ich schade. Weil eben Supermans Motivation wird mit dieser halben Stunde wirklich weiter aufgeklärt und wird klarer. Das habe ich auch gehört. Aber wie gesagt, da bin ja ich nicht schuld dran. Ich bin nicht schuld daran, dass man sagt, man bringt ins Kino. Nee, aber ich leide dir gerne, dann gibst du nicht mal noch Geld aus. Ich leide dir gerne die Ultimate Edition, dann reden wir nochmal. Nee, aber es ist völlig gerechtfertigt, diese Kinofassung zu bewerten. Das ist wie wenn du Leuten sagst, du darfst Blade Runner nicht in der Kinofassung bewerten, weil es gibt einen Final Cut. Sorry, das ist die veröffentlichte Version. Und natürlich hast du jedes Recht, dieses Produkt als künstlerisch abgeschlossenes Produkt in seiner Art und Weise, wie es präsentiert wurde, zu bewerten. Ja, dann sage ich dir, dann vergiss die Kinoversion, die ist kacke, guck dir den Ultimate Cut an. Nee, das kann ja sein. Aber zu sagen, Deswegen hast du den Film nicht verstanden. Ich habe halt die normale. Nein, ich weiß halt nicht. Ich weiß halt nicht. Ja, aber ich weiß halt nicht, welche Szenen. Ich weiß gerade nicht mehr, welche Szenen in der Kinofassung drin sind. Ich weiß nicht. Dings, wie heißt Jenna Malones Charakter ja. fehlt komplett. Also ist auch. Ja, so aber das ist ja diese ganze. Das, ja, das verstehe ich auch nicht, warum. Das ist diese ganze Detektivgeschichte mit Lois Lane. Die wird weiter ausgebaut. Dann Superman wird weiter ausgebaut beziehungsweise klarer gemacht. Der ganze Plot mit dieser Gerichtsverhandlung wird erklärt und was da eigentlich los ist. Deswegen. Nee, das kann ja auch sein. Ich sage ja auch nicht, dass das nicht so ist. Also ich habe das auch gehört, dass gewisse Dinge werden klarer, nicht jetzt alles oder so, aber es werden gewisse Motivationen ein bisschen deutlicher. Aber deswegen ist niemand schuld, wenn er normal die Kinofassung guckt und die Kinofassung an sich. Nein, aber ich glaube, diese Szene, als Alfred mit Batman drüber redet, dass er jetzt irgendwie cool wird und Alfred weiß ganz genau, er kann Batman da nicht mehr rausreden, weil ist Batman, der ist über 50, keine Ahnung. Deswegen, ich weiß nicht, diese Szene erklärt halt für mich, warum Batman so ist. Und ja, aber er versucht ihn umzubringen, sprichwörtlich. Wen? Also bis zum Martha-Moment hat er den Plan, Superman zu töten. Mhm. Aber ohne den für sich selber überhaupt eindeutigen Beweis, hat Superman ihn umgebracht. Also das, also naja, er ist halt ein bisschen pre-crime-mäßig. Er sagt, ich tue was. Also, eben, das ist halt eine sehr amerikanische Logik. Ich mach dich schon fertig, bevor du. Du könntest gefährlich werden. Ja, mach dich vorher schon fertig. Man muss, aber das nein, ist halt also nicht man. Sehr nett irgendwie, oder? Das Ding ist, also Batman war mitten in der Zerstörung, hat gesehen, wer alles, also was so abgegangen ist, deswegen diese Anfangsszene. Ja, aber und Batman wird doch aufgeklärt, das General Zod. Also wenn auch General Zod lass mich mal ausreden. General Zod kommt vom gleichen Planeten wie Superman. Woher soll er wissen, dass Superman nicht plötzlich seine Meinung ändert? Das ist halt der Gedankengang von Batman. Und er will halt sowas nochmal verhindern. Ja, aber wenn ich jetzt sage. Und deswegen dieser Martha-Moment, als er dann sagt, Martha ist meine Mutter, dann wird ihm klar, dass Superman eine fucking Mutter hat, dass er kein außerirdischer Blablabla ist, sondern ja, dass er. Martha-Moment, da glaube ich, fangen wir echt nicht von an, weil das ist natürlich wieder was ganz anderes. Ein paar Schuhe. Aber wenn man zum Beispiel sagt, er geht davon aus, okay, der ist auf demselben Planeten, vielleicht macht er auch Kacke. Genau. Also, aber er selber ist auch ein Mensch und manche andere Menschen machen böse Dinge. Er kehrt sich doch selber auch nicht unter denselben Teppich und sagt, ja, vielleicht bin ich auch scheiße. Er hat ja dann hätte er ja eine Doppelmoral ohne Ende. Weil er sich sagt, okay, du bist vielleicht böse, weil irgendein anderer aus deiner Rasse böse ist. Aber all die Psychosen, die er selber hat, also er verkleidet sich als Fledermaus, er kämpft mit irgendwelchen verrückten Clowns. Also, ihm müsste, also das ist halt eine Figur, die explodierende Story hat, wo man sagt, der müsste verstehen, dass nicht immer alles schwarz und weiß ist. Und das ist halt das, also es gibt. Es ist ja nicht eine ausgedachte Story. Es gibt ja naja, aber das Ding ist, also du darfst ja gerne den Gedankengang von Batman kritisieren, aber in diesem Film ist sein Gedankengang halt so. Und dass es nicht der richtige ist, das ist ja auch den meisten Leuten in diesem Film klar. Das heißt ja nicht, dass Batman recht hat. Hat er ja definitiv nicht. Und das wird ihm halt dann am Ende auch klar, dass er falsch gelegen ist. Ja. Also du kannst natürlich seinen Gedankengang kritisieren, aber er hat diesen Gedankengang nun mal. Mir fehlen und diese Schritte dahin. Das ist mein Problem. Mir fehlen Schritte, die für mich sagen. Du hast den Anfang, also dieses kleine Kind rettet in die Wolke rein und überall die Scheiße um ihn. Das ist seine Motivation. Ich daher daher kommt es. Dass ich das nicht persönlich meine, sondern das ist für mich ist das gleiche Problem. Ich mag Interstellar echt gern. Aber auch am Ende fehlt mir die Motivation bei Interstellar, dass er endlich seine Tochter wieder sieht und instant abhaut. Das ist der einzige Schwachpunkt dieses Films. Aber das sagt sie doch. Er ist für mich nicht klar genug motiviert. Naja, aber das lebt die irgendwo. Aber er hat sein ganzes Leben sprichwörtlich, damit, oder ihr ganzes Leben wurde damit verbracht, ja, aber es ist dass halt, er zu ihr zurückkommt. Ja, er ist aber, 3 Minuten bei ihr. Das ja, einfach, aber das ist halt, das ist, also es ist halt nicht mehr seine Tochter. Sie ist alt, sie hat, das Ding ist noch seine Tochter. Ja, na, schau mal, sie ist halt mega alt, sie hat ihr ganzes Leben ohne ihren Vater gelebt und plötzlich kommt halt jemand, der sagt, er ist ihr Vater und dann. Es ist ja eindeutig ein Wiedererkennungsmoment. Aber jetzt habe ich meine Familie, Dad, und jetzt kann ich halt in Ruhe sterben. Es war geil, dich nochmal gesehen zu haben, aber jetzt bist du halt zu spät. Ja, aber. Und das sieht er halt auch hin. Das wäre auch nicht, dann brauchst du da auch 20 Minuten mehr. Und dann bist du halt bei ihr eine Zeit lang und dann. Und eben, ich mag den Film total gern, aber das ist auch ein Film, der, also das der an einem gewissen Punkt eine Charaktermotivation nicht mehr bringt. Und das stehe ich genauso zu, dass ich sage, das finde ich an der Stelle genauso schwach. Also ich hab das total verstanden, dass er gegangen ist, ehrlich gesagt. Nee, ich aber weiß nicht, warum er gegangen ist. Aber also für mich war das total klar und hat auch wirklich Sinn gemacht, dass er geht, weil. Aber der Film arbeitet halt auf was anderes hin. Der Film arbeitet darauf hin, die Liebe zu seiner Tochter und das, all diese Reise. Ja, Reise, dann spielt er mit seinen Erwartungen. Das finde ich eigentlich ziemlich cool. Ja, aber. Aber es ist ja, aber an welchem Punkt muss man damit rechnen, dass die Zuschauer sagen, ja, fuck you. Also wenn du glaubst, du verarscht mich, eben. Also ich habe mich jetzt nicht verarscht gefühlt von dem irgendwie. Also ich fand schon teilweise das Gefühl, dass der Film mich nicht ernst nimmt, sondern sagt, akzeptiere das jetzt einfach. Aber ich finde nicht, dass sie es gut genug motiviert haben. Bei dem Film motivieren sie für mich die Dinge. Da ist für mich dann zwar nicht alles perfekt, aber für mich ist klar, eben, ich finde die Motivation von Aquaman nicht klar genug, nicht schön genug, also jetzt sind wir aber er hat seine Motherbox, die ist weg, ich sehe das, ich kriege diese Szene zu sehen. Okay. Ja, aber was willst du denn noch in Batman vs. Superman sehen? Du siehst, wie Batman durch diese Stadt rennt, um ihn herum sterben Menschen, die Häuser stürzen ein. Also zum Beispiel, und er die 5 Minuten rausnehmen, die er in irgendeiner Darkseid-Vision bringt und einfach einen Rückblick geben. Ja, aber das verdeutlicht ja seine Angst noch mehr. Bring mir den Hörer vor Außerirdischen. Das ist ja, er hat halt einfach so extrem Schiss, dass Außerirdische kommen, gegen die er machtlos ist. Deswegen versammelt er auch das Team in Justice League, weil er weiß, es gibt Außerirdische, die eine Bedrohung sind. Ja, und er weiß das denn? Weil er es gesehen hat. Ja, woher? Also, General Zod, er hat es gesehen, er hat Albträume davon. Woher hat Batman denn die Vision? Also das weiß ich vielleicht wirklich nicht. Woher kommt dieser Traum mit Darkseid? Hat er halt. Ja, aber Batman hat ja nicht irgendwie übernatürliche Fähigkeiten. Also eigentlich, das ist halt was, um den nächsten Film loszutreten. Aber, also weißt du, ja, aber Lex taucht auf, den sieht er dann. Da hat er dann, da geben wir ihm irgendeinen Kontext. Aber dieser ganze Traum ist halt kompletter Nonsens. Aber Lex Luthor weiß ja auch von hinten, so, keine Ahnung. Ja, Lex Luthor, sagen sie halt einfach, der hat irgendwelche Aufzeichnungen gefunden. Das wird ja auch außerdem träumt er auch eher davon, dass das Superman böse ist. Und ihn tötet. Und nee, rausfindet, wer genau, ist. Ja. Der Traum ist ja okay, das ist was, das kennt er, aber er hat keinen Anhaltspunkt zur Darkseid. Er kann nicht von was träumen, was er nicht kennt. Also das ist irgendwie komisch, das macht keinen Sinn. Das ist halt eine Vision, keine Ahnung. Ja, eben, aber warum hat Batman plötzlich Visionen? Also weißt du, wenn du das irgendwie für mich thematisierst oder aufbereitest, dass das halt jetzt so ist, dieser Batman hat Visionen. Oder du zeigst mir stattdessen einfach, was für ein abgefuckter Scheiß in seinem Leben passiert ist und motivierst dadurch, warum er gegen Superman ist. Eben, dass er Sachen erlebt hat, die so traumatisch waren, dass er niemand mehr und gar nichts mehr vertraut. Naja, aber dass er Sachen gesehen hat und dass er abgefuckt ist, das wird er definitiv dargestellt. Also keine Ahnung, er ist die ganze Zeit am Saufen. Ja, aber es werden die Auswirkungen gezeigt, aber halt nicht der Weg, der ihn dahin bringt. Und es wäre halt super gut. Der Tod von Jason Todd ist total abgefuckt in den Comics. Das ist richtig creepiger Shit. Ja. Wenn du das gemacht hättest, Alter, das hätte für mich so viel ausgebügelt. Ich glaube, wir müssen langsam aufhören. Ich glaube, die Filme sind gleich aus. Nein, also wie gesagt, ich meine, ja, das ist auch nicht böse oder sonst was. Nein, aber wir sind da einfach sehr unterschiedlich. Also für mich sind die Motivationen von Batman genug erklärt und ich finde es ehrlich gesagt ziemlich cool, dass er Pistolen hat und schießt, weil mich das extrem nervt, warum so ein dunkler Böse, also so ein, er ist ja wirklich dunkel eigentlich. Ja, die psychotischsten Bösewichte. Eben, und ich verstehe halt nicht, warum die dann, also. Ja, es wäre überfällig, die mal umzubringen. Ja. Das war halt für mich, aber für mich ist das halt das Interessante wiederum. Also ich meine, das ist cool, wenn du, wenn das halt das nicht darf, obwohl es echt jede Rechtfertigung gibt. Ja, aber ich meine, es ist halt cool im Konflikt mit Joker und so, dass der Joker ihn quasi dazu bringen will, dass er ihn umbringt, bla bla bla. Aber, also ich finde, sie machen das halt nicht mit dem Joker. Ja gut, aber schön, dass du das gemacht hast, auch wenn es hier eskaliert ist. Aber das ich glaube, du kannst irgendwann nochmal so einen Cut machen und dann haben wir das zweite Gespräch über Batman. Hier ist die Bonus-Episode. Mhm. Round 2 im Batman vs. Superman. Anhang. Aber wir haben nicht die spoilerfreie Version, haben wir damals nicht gemacht. Wir haben nur die Spoiler-Version so gemacht. Ja, dann kannst du jetzt nochmal die Spoiler. Wir haben eine Spoiler-Version gemacht, ich habe eine spoilerfreie Fassung gemacht und jetzt haben wir eine zweite Spoiler-Fassung. Gut. Ja, gut. Genau, die Filme sind jetzt gleich aus im Kino, das heißt, wir machen jetzt Schluss. Was ja nett. Und habe mich gefreut, dass es wieder mal geklappt hat. Ja gut, das war's dann von diesem Kapitel. Ich glaube, ich übergebe an mich selber das Wort mit Mord im Orient Express. Au revoir. Ciao. So, im dritten Abschnitt geht es nun um Mord im Orient Express. Wer diese Geschichte gar nicht kennt, der, wie ich es so oft so gern sage, lebt wahrscheinlich unter einem Stein, denn das ist ein sehr alter Film aus den 70ern und ein noch älteres Buch von Agatha Christie, die viele, viele Krimi-Romane geschrieben hat. Und Agatha Christie, das sollte in irgendeiner Form, denke ich mal, ein Begriff sein, auch für Leute, die nicht viel lesen, und dazu zähle ich mich selber, ich lese relativ wenig im Verhältnis. Also das kann auch mal passieren, dass es im Jahr nur ein einziges Buch wird. Und selbst mir sagt das was. Wer jetzt trotzdem nicht so viel mit dieser konkreten Story anfangen kann, Mord im Orient Express handelt von einem Detektiv, dem besten Detektiv überhaupt, Hercule Poirot. Und das ist eine Titelromanfigur von Agatha Christie, die sie in vielen verschiedenen Bänden vorkommen lässt. Und ja, genau, er ist mit einem Zug unterwegs, sagen wir es mal so knapp. Und in diesem Zug geschieht ein Mord. Ein Mord im Orient Express. Und es kann nur jemand gewesen sein, der in diesem Zug mitgefahren ist. Zumindest ist das seine Diagnose. Und dann gehen die Ermittlungen los. mehr braucht man zu der Story nicht sagen und so viel mehr ist da auch nicht an Story. Das ist der Film, das ist sein Inhalt. Und ja, genau, was kann man jetzt zu dieser konkreten Version sagen? Also das ist jetzt die 2017-Version, von der ich rede. Es gab eine in den 70ern. Ich habe natürlich jetzt hier nicht nachgeschaut, welches Jahr genau. Ich glaube, 74 ist das, die letzte Verfilmung davon, die auch absoluter Kult ist. Also definitiv ein Film, wo man auch gesagt hat, na, muss es jetzt sein, dass das neu gemacht wird? Gerade weil die alte Version gut angekommen ist und natürlich nochmal sehr viele Leute auch das Buch lieben. Und ja, man hat sich trotzdem dafür entschieden. Hollywood ist so, alles wird neu aufgezogen. Ich zähle nur noch die Jahre, bis der Original Star Wars geremaked wird. In gewisser Weise wird er das sowieso durch die neuen Teile, aber irgendwann, bin ich mir sicher, fängt man da auch von vorne an. Und ja, also eben, das ist einfach typisch Hollywood, das lässt sich nicht vermeiden. Deswegen ist die Frage, guckt man sich solche Sachen dann gar nicht an oder guckt man zumindest, hey, wo haben sie es denn ganz gut gemacht? Dieses Jahr ist von einigen Remakes schon geprägt, auch dieser Podcast ist von einigen Remakes schon geprägt, also zuletzt eben erst S oder eben auch Fortsetzungen, wie Blade Runner hat eine Fortsetzung bekommen. Also das Alte wird nicht in Ruhe gelassen und es ist immer wechselhaft der Erfolg bei diesen neuen Kapiteln oder bei diesen Remakes. Und ja, Mord im Orient Express, was kann man hier mal positiv vermerken? Auf jeden Fall die Besetzung. Also dieser Film ist sehr, sehr stark besetzt. Also jede kleine Rolle fast ist mit einem namhaften Schauspieler besetzt. Fangen wir mal ganz oben an mit Hercule Poirot, dem großen Detektiv, gespielt von Kenneth Branagh, der ja mir zuerst als Regisseur ein Begriff wurde, aber eben auch Schauspieler ist. Er hat in diesem Fall auch beides übernommen. Er ist Regisseur des Films und der Hauptdarsteller. Eben hat Sachen wie Hamlet inszeniert und solche Geschichten. Zuletzt hat man ihn vielleicht im Sommer auch in Dunkirk in einer kleineren Rolle gesehen. Also ist ein sehr klassischer British Actor, also kommt vom Theater und ja, genießt einen guten schauspielerischen Ruf und ist auch ein guter Schauspieler und eben auch als Regisseur sehr erfolgreich. Und dann gesellt sich dazu ein ja, Star-Ensemble, also von ja, der Grand Dame des britischen Kinos wie Judi Dench, haben wir auch Neulinge wie Daisy Ridley, die in den neuen Star-Wars-Teilen jetzt die Hauptrolle spielt. Wir haben Willem Dafoe, wir haben dann wieder kleinere Lichter, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, wie Josh Gad, der eben zuletzt in dem Remake von Schön und das Biest zu sehen war. Oder in die Eiskönigin, den Schneemann Olaf spricht und solche Geschichten. Also eben ein breites Spektrum. Dann haben wir noch Penelope Cruz ist noch dabei. Und ich versuche, dass ich jetzt nicht irgendwie ein ganz Dringliches vergesse. Von den sehr bekannten Michelle Pfeiffer ist noch dabei. Ich habe sicher jetzt irgendwen gerade vergessen. Aber das fällt mir dann schon noch ein. Also auf jeden Fall eine große, große Besetzung. Also hier ist wirklich alles von Rang und Namen dabei. Und das ist insofern auch ein Pluspunkt, weil das natürlich gute Schauspieler sind und es für die auch jetzt nicht schwerfällt, gut zu schauspielern, sagen wir mal. Und der Film hält sich an eine erfolgreiche Geschichte, an eine Geschichte, die an sich eben unterhaltsam oder interessant geschrieben ist. Und da geht dann erstmal im Groben nichts schief, sage ich mal. Also tolle Darsteller und die Darbietungen sind auch durchweg gut. Kenneth Branagh wurde von anderen Kritiken sogar außergewöhnlich stark gelobt. Den kann ich mich jetzt nicht anschließen. Er ist gut auf jeden Fall, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, hier steht mir nicht der Mund offen von seiner Performance oder so, sondern er spielt es einfach sehr gut. Er passt da auf jeden Fall auch gut rein in diese Rolle, würde ich sagen. Was man auf jeden Fall noch erwähnen muss, ist das Kostüm und das Bühnenbild. Der Zug ist hauptsächlich der Schauplatz des Ganzen, aber natürlich ist das auch mit Liebe zum Detail gestaltet und somit auch die Ausstattung und auch die Kostüme dieser vielen Figuren, die wir hier in diesem Zug kennenlernen. Also das ist natürlich alles auf einem sehr hohen Niveau. Das ist ein Hollywood-Film. Da gibt es überhaupt nichts zu beanstanden. Was man vielleicht beanstanden könnte, was auch viele Fans tun und was auch mir teilweise ein bisschen aufgestoßen ist, ist der Schnurrbart des großen Detektivs. Dieser wurde auch in der 1970-Version anders dargestellt und auch da hat sich sogar Agatha Christie persönlich daran gestört, wie er dort aussah, ganz anders als in dem Teil jetzt. Aber auch hier sei es, weil man weiß, dass Kenneth Branagh nicht so aussieht und wahrscheinlich auch nicht so eine Art von Schnurrbart wachsen lassen könnte. Er sieht einfach ein bisschen fake aus. Der Schnurrbart sieht ein bisschen komisch aus und man ist sich die ganze Zeit nicht so sicher, ob das Absicht ist oder eben nicht. Aber die Figur des Hercule Poirot ist auch generell ein Punkt, auf den ich nochmal zu sprechen komme, wo man sich manchmal nicht so ganz sicher ist, was ist hier Absicht und was nicht. Was man noch sagen kann, oder was mir noch positiv auf jeden Fall aufgefallen ist, ist eine zweischneidige Sache, ein zweischneidiges Schwert sozusagen, und zwar die Inszenierung. Also das Ganze ist sehr theaterhaft inszeniert. Die Szenen sind, obwohl sehr viele Darsteller hier aufeinandertreffen, sind die Szenen meistens so umgesetzt, dass es immer nur Zweiergespräche sind. Man nutzt möglichst viele verschiedene Bereiche in diesem Zug, damit es nicht immer gleich aussieht. Aber es hat einen sehr starken Bühnenbildwechsel fast schon an sich, das Ganze vom Feeling her. Es ist sehr stark in Akte gegliedert. Und man kann dieses auch aber manchmal positiv nutzen. Und da ist mir vor allem herausgestochen eine Szene, also mir nur zur Info, ich spoilere jetzt an dieser Stelle nicht hart oder so, keine Sorge. Aber eben, wie ich gesagt habe, es gibt einen Mordfall in diesem Zug. Keine Sorge, ihr erfahrt sonst nichts zur eigentlichen Dramaturgie oder zur Story gerade. Es ist einfach nur sehr interessant, wie man das optisch umsetzt. Also Kenneth Branagh, der Detektiv Hercule Poirot, geht eben dann in das Abteil, wo die ermordete Person liegt und guckt sich da eben um. Und wir sehen aber alles aus der Vogelperspektive. Das unterstreicht natürlich auch nochmal dieses Theaterhafte, denn das Ganze ist natürlich aus einer Kameraperspektive gefilmt, die unrealistisch ist, die so nicht funktioniert, weil die Kamera eben durch Wände wandert dabei. Aber wir sehen alles komplett aus der Vogelperspektive und das locker für, ich würde fast sagen, 2 Minuten oder so. Und das fand ich sehr, sehr cool. Man kann hier auch auf jeden Fall noch erwähnen, dass ich leider das Original nicht gesehen habe. Ich habe auch die Geschichte nie gelesen. Also ich bin da tatsächlich mal wieder aus der ganz unbelesenen Richtung, aber somit auch unbefangenen Sicht an das Ganze rangegangen. Und ich kann natürlich nicht sagen, ob Vorteile, die ich jetzt nenne, genauso auch in der 1970er-Version zu finden sind. Zu meinem eigenen Leidwesen. Ich hätte das schon sehr gerne verglichen, aber es hat sich jetzt zeitlich nicht angeboten, die Version aus den 70ern vorher zu gucken. Aber eben, zum Beispiel diese Art der Kameraeinstellung war da schon originell gesetzt und war auch ungewöhnlich. Und das kann man schon auch positiv herausheben, dass der Film schon versucht, aus diesem Theaterhaften was Neues zu ziehen. An dieser Stelle widme ich mich allerdings bereits den negativen Aspekten. Und man bekommt, das hat das sowieso vielleicht von Anfang an ein bisschen mitbekommen, ich habe jetzt nicht diesen Film übermäßig gefeiert. Das soll nicht sagen, dass es ein komplett beschissener Film ist oder sowas, mitnichten. Dafür ist zu viel Talent vor und hinter der Kamera auf jeden Fall. Aber ein ähnlicher Kritikpunkt, den ich schon bei Schneemann angebracht habe, die Spannung fehlt. Und das ist einfach schwierig bei Filmen, die Thriller sein sollen, die Krimis sind, wenn die nicht spannend sind. Also ich weiß nicht, wie ich das anders sagen soll, aber da muss für mich eine gewisse Spannung oder Anspannung da sein. Sei es, dass ich endlich wissen will, wer der Täter ist oder in irgendeiner Form mir Sorgen um die Figuren mache, weil es könnte ja der Mörder nochmal zuschlagen oder so. Aber all das kommt nicht wirklich auf. Und wie soll man das anders, wie soll man es anders versuchen zu fassen? Diese theaterhafte Darstellung ist, wie ich gesagt habe, ein zweischneidiges Schwert. Denn das Ganze wirkt durch diese Darstellung auch sehr unwirklich. Also sowohl durch die Art, wie die Figuren eben miteinander interagieren, denn sie tun es wenig, muss ich sagen. Also es wird auf das absolut Nötigste reduziert. Nur das Nötigste, was wir brauchen, um letztlich dem Fall folgen zu können oder auch den nötigen Infos, die gebraucht werden, um den Fall zu lösen. Und dadurch wirken die Figuren halt nicht wirklich wie echte Persönlichkeiten, sondern sie wirken alle eben wie Leute, die eine bestimmte Rolle erfüllen sollen. So werden sie im Trailer auch vorgestellt als, keine Ahnung, die Gouvernante und die Witwe oder was auch immer. Und so bleibt das leider auch. Sie bleiben alle sehr stereotyphaft und bekommen nicht so viel Tiefe. Und das hilft natürlich nicht dabei, dem Ganzen mitzufiebern und beizuwohnen, muss ich leider sagen. Und was auch ein Problem mit der Spannung ist oder der Geschichte an sich für mich in der Art, wie es hier umgesetzt wird, es ist kein Krimi, dem ich als Zuschauer folgen kann und sagen kann, ich sehe jetzt hier die Verbindungspunkte, also ist das und das die Lösung. Ich habe nicht das Gefühl, dass dieser Film das in irgendeiner Form möglich machen wollte. Natürlich kann man trotzdem auf die Lösung des Rätsels kommen, das kann man immer erraten, aber wir bekommen als Zuschauer unsere Infos immer nur dann, wenn Hercule Poirot, aus welchen Gründen auch immer, denn es gibt kein Internet, es gibt kein irgendwas, aber scheinbar er ist scheinbar der größte Detektiv aller Zeiten und das bedeutet auch, dass er Unmengen an Wissen über seine Welt, in der er lebt, hat und er alle möglichen Infos verbinden kann. Und das wird uns dann in ausgiebigen Monologen dargebracht und dadurch bekommen wir dann erst die Infos, die nötig wären, um überhaupt hier irgendwas zu kombinieren. Diese Infos werden uns aber nicht auf natürliche Art und Weise im Film gefüttert, sondern der Detektiv weiß das einfach. Und ja, ist dann scheinbar auch teilweise Common Knowledge, aber halt nicht für uns als Zuschauer. Und dementsprechend kann man nicht so wirklich hier in irgendeiner Form ein Muster erkennen oder selbst mitraten. Das ist nicht möglich. Nicht, dass das immer nötig sein müsste oder so, aber hier fiel es einem schon auf. Und damit nähere ich mich einem anderen Kritikpunkt, der nicht so konkret auf Mord im Orient Express gezogen ist, sondern allgemein auf so ja, Krimi- und Thriller-Genre. Und zwar ist das eine beliebte Art von ja, Figur in modernen Sachen vor allem. Also ich denke vor allem an das moderne Sherlock Holmes, also Sherlock halt mit Benedict Cumberbatch. Und es gibt auch viele Serien, die das tun. Das ist sehr beliebt bei vielen Zuschauern. Ich möchte das auch niemandem verweigern. Aber mich persönlich hat es immer ein bisschen gelangweilt, wenn ich diese Ermittlerfiguren bekomme, die übermenschlich sind in ihrer Intelligenz. Und ich meine nicht, dass sie schlau sind, das ist total gut, aber sondern auf einem Level, das ja fast schon karikaturhaft ist. Also ohne die Szene groß zu erklären, der Film beginnt mit einer Szene außerhalb des Zuges, lange bevor diese ganzen Ereignisse in Kraft treten. In Jerusalem an der Klagemauer hat Hercule Poirot einen kurzen Fall, bevor er sich dann auf die Reise im Orient Express begibt. Und diese kleine Szene, diese kleine Einlage von, ich weiß nicht, 5 bis 10 Minuten, beschreibt perfekt, was für mich, das ist zwar irgendwo eine Unterhaltung auch, aber es ist natürlich nichts, was dem ganzen Realismus gibt und es ist auch nichts, was mich mitfiebern lässt in dem Sinne, weil man hier dem Ermittler eine ja, hellseherische Art von Rolle gibt und das auch sich natürlich in dem Charakter niederschlägt, also auch Hercule Poirot, wie viele dieser heute so beliebten Ermittlerfiguren, ist natürlich sehr hochnäsig, er ist deswegen auch relativ unsympathisch, würde ich sagen. Und das kann man mal machen, aber es wird so breit getreten heute in modernen medialen Formen und Serien und Filmen. Und das, ja, mich persönlich langweilt das mittlerweile. Das ist ein Klischee, das ich nicht mehr sehr ansprechend finde. Das mag nicht jedem so gehen und manche mögen das auch gemein finden, dass ich das überhaupt Klischee nenne. Aber wie gesagt, ist auf jeden Fall nicht meine Art von Charakteristik und Dramaturgie, die ich spannend finde in einem Thriller oder in einem Krimi. Also da habe ich schon gern das Gefühl, dass der Ermittler in irgendeiner Form ein Mensch ist. Und das habe ich leider hier überhaupt nicht. Also Hercule Poirot ist eindeutig aus dem Diesseits, was seine Kombinationsgabe angeht und seine hellseherischen Fähigkeiten. Und das kann man effektiv nutzen. Ich finde, dieser Film ja, übertreibt es maßlos. Und das eben ab der ersten Minute. Das mögen andere auch total feiern, deswegen ist das kein so klarer Kritikpunkt, sondern eher eine Anmerkung, was vielleicht für mich generell an dem Film nicht funktioniert oder mir aufgestoßen ist, aber das ist definitiv bewusst so gemacht und das ist auch was diese Bücher vielleicht auch sehr erfolgreich gemacht hat oder die Figur dieses Detektivs. Also da ist jetzt nicht ein konkreter Kritikpunkt an dieser Verfilmung oder so, sondern das wäre wahrscheinlich dann eher eine Kritik an Agatha Christies Geschichten. Und da stehe ich definitiv in der Minderheit, in der Unterzahl, wenn ich hier Kritik übe. Aber wie gesagt, ist für mich persönlich eigentlich nie die beste Art der Erzählung oder Geschichte gewesen. Übernatürlich schlaue und dabei auch noch arrogante Ermittlerfiguren in irgendeiner Form. Das geht auch so weit wie ein Dr. House oder so. Das ist alles überhaupt nicht mein Fall. Also ich habe da gern irgendeine Form von menschlichen Bezug. Oder die Figur sollte zumindest dann dadurch, dass sie ein bisschen unangenehm und hochnäsig ist, auch in irgendeiner Form Repressalien gesellschaftlich erfahren. Aber dadurch, dass das immer auch noch belohnt wird oder diese Figuren angehimmelt werden, trotz all ihrer Art, ist für mich halt unrealistisch. Das entzieht mir dann ein bisschen die Realität aus der ganzen Geschichte. Genau, Theater auf der Darstellung habe ich schon gesagt, dass das ein zweischneidiges Schwert ist und eben der Film auch deswegen hier an vielen Stellen unwirklich wirkt. Auch das wirkt aber absichtlich. Also die Inszenierung des Films, es wird viel mit Greenscreen auch gearbeitet. Also abseits des Zuges, die ganze Landschaft und alles. Der Film wirkt sehr stark auch stilisiert in seiner Farbkorrektur, in seinem, generell in seinen Stilmitteln, wie er aussieht. Also das ist definitiv hier nicht Zufall. Und das kann man schon sagen. Das ist eine klare Vision, die man hier hat oder die Kenneth Branagh umsetzt. Und es ist auch sehr konsequent umgesetzt. Das ist einfach ein Hit-and-Miss-Spiel. Manche mögen es total und finden das toll. Und für mich hat es halt einfach nicht so gepasst, weil ich eben eher gedacht habe, ich gucke hier einen Film, der schon spannend sein soll, der auch düster sein soll an gewissen Stellen. und der ja schon meiner Wahrnehmung nach in einer Realität spielt, mit der ich was anfangen kann, auch wenn es natürlich zu einer ganz anderen Zeit spielt. Aber das kam für mich hier eben leider nicht rüber. Genau, so viel mehr habe ich dazu eigentlich nicht zu sagen. Diese übertriebene, intelligente und herablassenden Figuren habe ich ausgiebig jetzt erwähnt. Das hat für mich eben den Film an manchen Stellen auch nicht funktionieren lassen. Und deswegen würde ich trotzdem nicht sagen, dass Mord im Orient Express katastrophal schlecht ist. Es ist ein Film, der, glaube ich, sehr, sehr stark für ein bestimmtes Publikum gemacht ist. Und diejenigen, die das mögen, die werden diesen Film sogar sehr gerne mögen, glaube ich. Aber eben, es ist nicht ein Film, der jetzt hier alle abholt. Das muss auch ein Film überhaupt nicht machen. Und die Kritiken für Mord im Orient Express sind, also ich gehe da immer so ein bisschen nach dem Metacritic-Score, und auch die sind wieder ein bisschen zu hart vielleicht. Also der Film schneidet hier so mit durchschnittlich 50 Punkten von 100 ab in der Metakritik. Und das ist natürlich auch wieder ein bisschen zu hart. Also so viel mehr würde ich ihm jetzt auch nicht geben, muss ich sagen. Aber es ist ein Film, der funktioniert. Es macht auch alles Sinn, was in dem Film letzten Endes vorkommt. Es sind auch ein paar interessante Analogien drin zur eigentlichen Realität. Ja, aber sagen wir mal so, der eigentliche Fall ja, wirkt ab einem gewissen Punkt fast schon unwichtig und es wirkt halt alles sehr überhöht und dementsprechend bin ich ab einem gewissen Zeitpunkt sehr distanziert von diesem Film gewesen und anfangs fand ich sogar ihn echt relativ langweilig, muss ich sagen. Also es kommt dieses Opening, da war ich voll dabei, auch wenn es dann nicht nach meinem Geschmack läuft, wenn so ein übertrieben hochintelligenter Ermittler da seine Show inszeniert, das ist nicht so unbedingt meins. Aber ich war dabei, ich bin der Handlung gefolgt und nach diesem Opening eben in Jerusalem, sobald das dann ganz das Ganze losgehen soll mit Orient Express, jetzt fahren wir mal los, da hat der Film schon so ein kleines Tal, meiner Meinung nach. Also da kommt er, da braucht er dann schon eine Zeit lang, um in Fahrt zu kommen. Und ja, das ist natürlich nicht optimal, würde ich sagen. Hat 2 Stunden Länge, der Film. Ich würde nicht mal sagen, dass man ihn kürzen könnte, denn es gibt definitiv Aspekte, die mir zu kurz kommen sogar. Eben dadurch, dass wir dann immer so Infodumps bekommen von dem Detektiv, habe ich eher das Gefühl, das hätte man vielleicht natürlicher in die Story oder in Gespräche einbauen können, anstatt dass Hercule Poirot uns das Ganze ja einfach vorträgt, was wir dann wissen müssen als Zuschauer. Aber ja, unterm Strich, ein Film für Agatha Christie-Fans ist das definitiv was man trotzdem gucken kann. Ich glaube nicht, dass die hier grob enttäuscht werden. Und habe auch durchweg auch positives Feedback von Leuten gehört, die diesen Film gesehen haben. Vielleicht bin ich da tatsächlich mal in der Unterzahl mit meiner Meinung vollkommen. Und ja, das war es dann auch mit dem sehr, sehr langen Toff of a Podcast. Das waren jetzt Schneemann, Justice League und Mord im Orient Express. Und ja, ich hoffe, es war für jeden was dabei, auch vom Unterhaltungswert her vielleicht. Und ja, bis zum nächsten Mal. The Toffer Offer.